Hallo. Ich möchte euch hier im Namen der antiimperialistischen Aktion der ANACOM München und unseres Referenten Said Dudin willkommen heißen zu unserer Veranstaltung Syrien im Kampf gegen imperialistische Aggression. Es freut mich, dass ihr gekommen seid und dass sogar Leute weit angereist gekommen sind aus Frankfurt. Ich hoffe, dass wir heute hier einen Abend haben werden, wo wir durchaus ein paar Positionen darstellen, die so ansonsten in den deutschen Medien eher zu kurz kommen und gezielt auch nicht gezeigt werden. Man sieht ja auch leider, dass es relativ schwer ist, auch für die Leute, die in irgendeiner Form gebildet sind, dieser Propaganda zu widerstehen und wenn sie halt die Tagesschau sehen, sich eben nicht darauf einzulassen, was dort in Tagesthemen immer wieder erzählt wird an Lügen und Propaganda. Und wir würden uns heute einfach mal ganz gerne mit den Positionen auch von den Syrern befassen und die etwas darstellen und hoffen auch, dass wir sozusagen ein bisschen Diskussion hier führen mit euch und dass ihr Fragen stellen könnt, Diskussionsbeiträge bringen könnt. Und dass wir hier alle zusammen irgendwie eine Debatte führen können. Noch nur kleine Information. Wir nehmen das Audiosignal von der Veranstaltung hier auf. Das heißt, wenn ihr auf keinen Fall eure Stimme, ihr müsst ja hier nicht euren Namen sagen oder irgendwas, wenn eure Stimme nicht im Internet erscheinen soll, dann bitten wir darum, dass ihr, wenn ihr einen Redebeitrag macht, einfach dann das Mikrofon nicht nehmt, aber das ist so eure Information. Genau. Eine kleine Sache zur Gestaltung des Abends. Wir werden ein paar Kurzreferate hören, wo nach den Kurzreferaten immer die Möglichkeit besteht, dass wir sozusagen das Leuten nochmal dann Fragen stellen und dass eine Diskussion kurz darüber stattfindet. Wir würden die ganz große Diskussion nochmal weiter hinten verschieben, nachdem wir sozusagen diese Kurzreferate gehört haben. Anfangen wird unser Genosse Said Dudin mit einem kurzen Referat. Dann werden noch unsere beiden Genossen von ANACOM jeweils ein Referat bringen. Einmal über die deutsche Beteiligung an dieser Intervention in Syrien, die da gerade stattfindet. Und einmal noch über Lenins Imperialismus-Theorie und wieso das für uns heute immer noch so eine wichtige Rolle spielt, Lenins Imperialismus-Theorie. Genau, ich würde dann das Wort einfach an den Genossen Said Dudin übergeben und der könnte jetzt anfangen, ein bisschen was erzählen. Guten Abend und herzlichen Dank. Ich würde gerne am Anfang allgemeine Einführungen machen und eventuell Vorschläge machen, wie man auch zu diesen Informationen kommt. Nach der Sieg der NATO, manche Leute meinen, der Kalte Krieg ist zu Ende gegangen. Sie ist nicht zu Ende gegangen, sie ist sofort in einem heißen Aggressionskrieg übergegangen. Die Sieger haben nicht einmal abgewartet, bis sie ihre Siegesfeier abgehalten haben. Sie marschierten sofort zu einem Aggressionskrieg gegen Irak. In welchem Rahmen finden diese Kriege statt? Wir haben zwei Begriffe. Der eine Begriff heißt die neue Weltordnung. Ne? Die Nazis nannten das früher die Weltherrschaft. Der zweite Begriff ist der große Nahen Osten. Also es wurde ein Plan entworfen, sieben Staaten in 5 Jahren zu erobern. Jeder von ihnen kann nicht gehen. Der Name Wesley Clark, das ist der 4-Sterne-General, der den Angriffskrieg auf Jugoslawien geleitet hatte, der Oberbefehlshaber der NATO. Oder einfach 7 Staaten in 5 Jahren und dann wird er erfahren, Wesley Clark ist bei dem amerikanischen Kriegsministerium. Dort einer der Generäle gibt ihm ein Dokument. Dieser Dokument besagt, es ist eine Planung, erstellt wurden, um 7 Staaten in 5 Jahren zu erobern. Beginnen mit Irak, dann war der Angriff auf Syrien geplant, auf jeden Fall Libyen, Somalien und zum Schluss sollte der Iran erobert werden. Man hat sich Illusionen trotz der ungeheuren Verbrechen, die im Irak verübt wurden, das sind 1,5 Millionen Menschen umgekommen, 4 Millionen Menschen sind faktisch vertrieben worden, hat der irakischen Widerstand verhindert, obwohl die amerikanischen Apache-Flugzeuge bereits Abu Kamal und Ostsyrien angefangen haben, auch anzugreifen. Die Intensivierung der irakischen Widerstand haben verhindert, dass der Angriff auf Syrien 2003 war. Der Kriegsverbrecher Colin Powell in Damaskus und er hat ein Ultimatum gestellt. Wir wissen, was in Libyen passiert ist. Libyen ist faktisch von der NATO besetztes Land. Der Angriff auf Iran wird hier auf höchster Ebene propagiert. Es gab eine Wende im Jahre 2006, die eine völlig neue Strategie geführt hatte. Nach der Niederlage der israelischen Armee in Libanon hat die NATO beschlossen, Kriege zu führen, ohne ein eigenes Soldat, ohne einen Dollar zu bezahlen. Also die Präsident Bush schickt den Chef der CIA nach Katar. In seine Tasche war eine Liste von 187 islamischen Gelehrten. Da wurde eine gewisse Yusuf al-Qaradawi geholt, beauftragt, diese Gelehrten nach London zu schleppen. Und dort wurde, ich nenne sie, eine faschistische islamische Front gegründet. Der erste Auftrag dieser Front ist, 8000 quasi Imam, Scheich, wie man die allen von diesen reaktionären Gesindeln in 38 Staaten wurden beauftragt, 250.000 Söldner zu rekrutieren. Jeder von ihnen ist in der Lage, zum Beispiel im Netz zu gehen und 3 Wörter zu geben. Versteigerung, Selbstmordattentäter, Saudi-Arabien. Sie werden sehen, wie sich die Rekrutierung von Söldnern abgespielt hat. Da wird jemand rangeschleppt, wird versteigert, in die katarischen Flugzeuge im Besitz in Libyen geschickt, dort wird er präpariert, in die Südtürkei. Und wenn Sie den Namen behalten, dann geben Sie diesen Namen auf die Homepage von Al-Qaida. Das ist hier eine faschistische Organisation, die hinter einer islamischen Maske agiert. Übrigens zur Erinnerung. Al-Qaida ist die Kreation von Brzezinski und sein Assistent hieß Osama Bin Laden. Er hatte den Auftrag gehabt, 180.000 Söldner zum Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan zu rekrutieren. Damals wurden sie hier in den imperialistischen Medien als Mujahideen, als diese kriminellen Söldner, als Freiheitskämpfer. Auf die gleiche Infrastruktur vom Rechtsradikalen, vom Faschisten, die hinter islamischen Masken agieren, wurden bis jetzt über 230.000 Söldner. Die sind in über 900 Stützpunkten in der Südtürkei, in Nordost-Libanon und in Jordanien stationiert. Die NATO-Aufklärung versorgt diese Leute täglich mit Informationen über die syrischen Sicherheitskräfte, werden gezielt Dörfer hauptsächlich in einem Gebiet von 10 bis 15 Kilometer südlich der Türkei, in dem Gebiet von Deraa an der jordanischen Grenze und in Nordwestsyrien an der libanesischen Grenze. Man geht gezielt gegen Dörfer. Und sie werden systematisch vernichtet. Erst vor 9 Tagen wurden 2 Dörfer, die Menschen wurden abgeschlachtet. Und das heißt, es sind christliche Dörfer. Es sind hier 3 Elemente, die von ungeheurer Bedeutung sind. Haben die Amerikaner den Angriffskrieg gegen Irak mit 37% Söldner geführt? 100% dieser Interventionskrieg gegen Syrien wird 100% mit Hilfe von Söldner finanziert. Mit 42 Milliarden von Saudi-Arabien und Katar. Kurzum, die so demokratische christliche Abendland macht ein faschistisches Bündnis mit Saudi-Arabien und Katar. Das ist der Kriegsbündnis gegen Syrien. Wir haben wiederholt erklärt, dass der Bündnis-Nazi-Deutschland mit den Franco-Faschisten ein Gartenparty war und verglichen mit dem Bündnis der NATO mit den Faschisten in Saudi-Arabien und Katar. Was spielt sich in Syrien? Es wurde erklärt, dass man diese aus 38 Staaten, Sie können das prüfen, gehen Sie bitte auf die Homepage von Al-Qaida und lesen. Wir grüßen unser Mujahedin aus Tschetschenien, wir grüßen unser Mujahedin aus Tunesien, wir grüßen unser Mujahedin aus Somalien. Ist überhaupt kein Geheimnis, absolut kein Geheimnis. Und was die Frage, die Versteigerung von Terroristen, das habe ich erwähnt. Worum geht es? Also die Gefahren, die die Menschen hier überhaupt nicht erkennen. Diese sogenannte, also diese faschistische islamische Front von 8000 Rekrutierer für Söldner sind im Moment beauftragt, 3 bis 5 Millionen Söldner zu rekrutieren. 3 bis 5 Millionen Söldner. Das ist die Armee für die neue Weltordnung, in normaler Sprache übersetzt für den Angriffskrieg auf Russland und China. Manche würden sich wundern. Die sogenannten großen, man will durch die Kontrolle der Reichtümer der arabischen Völker und ihre Plünderung die faschistischen Träume der sogenannten Neukunst realisieren für die Weltherrschaft. Manche meinen, sagen, ja, das ist übertrieben, wir werden sehen. Im Moment werden Kriege, hier in Deutschland ist die AFRICOM stationiert. Sie befehligt 150.000 hochgerüsteten Armee. Die Kriegsschiffe umstellen die gesamte afrikanischen Kontinent. Und das ist die, es gibt eine Planung, die Kontrolle. Und sie haben weitgehend, der Sudan ist zerstückelt worden, der Nordsudan mit seiner Reichtümer ist faktisch unter der Kontrolle der AFRICOM. Das sind Schritte in Richtung von dem, was die Weltkriegsordnung. In Syrien gibt es keinen Bürgerkrieg. Und das Merkwürdigste ist, dass man ein Bündnis mit den Faschisten von Al-Qaida für die Demokratie in Syrien, das ist einmalig, was ich hier in den bürgerlichen Medien, ich kann Ihnen eine ganze Reihe, wie bestimmten, wie hier Kriege vorbereitet wurden, ich kann nur ein Beispiel, da sitzt Köln-Paul vor dem UNO-Sicherheitsrat, lügt 1,5 Stunden über die Massenvernichtungswaffen im Irak. Ich brauche darauf nicht einzugehen. Köln-Paul sagte nach dem Krieg, sorry, es ist ein Schandfleck in meiner Biografie, ich habe gelogen. Und dabei lügt er auch, weil er sagt, die CIA hat mich manipuliert. Wir haben im Netz ein Dokument gestellt. Die deutsche Botschafter in den USA, was sagt er? Ein Freund von mir von der CIA brachte die Rede vom CIA-Zentrale zu Köln-Paul. Und er hat sie gelesen. Ein Freund von dieser Freund nahm die Rede vom Köln-Paul zur CIA-Zentrale, wo mit den Randbemerkungen von Köln-Paul, wo er um einen Termin bittet. Und er hat es gelesen. Er war anwesend bei der Sitzung mit Tenet und Köln-Paul und als Köln-Paul gefragt, stimmen die Informationen? Antwortet Tenet, nichts davon stimmt, aber du wirst alles sagen. Das steht im Wort. Sie können das aus dem Munde der BRD-Botschaft. Ich weiß, was man mit ihm gemacht hat, nachdem er dieses Interview, aber das, jeder kann das lesen. Unser Problem ist, dieser Kriegsverbrecher wurden und werden nie zur Rechenschaft gezogen. Und die Enkel Goebbels, die die Angriffskriege vorbereiten, sie werden befördern. In Syrien gibt es einen Interventionskrieg. Wir haben im Netz die Reden vom israelischen Minister Avi Dichter, das ist ein Verbrecher, der in Spanien mit Haftbefehl wegen Massenmord gesucht wird. Wie jeder wahrscheinlich von Ihnen hat auch erfahren, dass die israelische Luftwaffe 4-mal Syrien angegriffen hatte, als Entlastungsangriffe für die Faschisten von Al-Qaida. Jeder von Ihnen kann, wie ich gesagt habe, sehen, wie diese Faschisten, Massenmörder rekrutiert werden und die Finanzierung von Saudi-Arabien und Katar. Es ist einmalig in der Geschichte, dass sogenannten bürgerliche Demokratien in Europa sich mit diesen, es sind nicht irgendwelche reaktionären Staaten, die reaktionärsten Staaten in der Welt, die eine kriminelle Politik, verlassen wir die gesamte Nahen Osten. Was sagt Präsident Reagan, als der Kongress sich weigerte, 681 Millionen Dollar zu bewilligen, um die Todesschwadronen in Nicaragua und El Salvador zu finanzieren, habe ich meinen Freund, den König von Saudi-Arabien, angerufen und der hat diese Schick. Sie kennen all diese Dokumente einfach prüfen. Das Problem, womit wir zu tun haben, dass die Menschen nicht begreifen, dass der Angriffskrieg, sie werden nicht durchkommen, das kann ich Ihnen schon jetzt sagen, dass der Angriffskrieg gegen Syrien integraler Bestandteil eines Plans zur kolonialen Eroberung des sogenannten Großen Nahen Osten und dass die koloniale Eroberung, die im Bündnis mit diesem faschistischen Front, die zweite Stufe der Eskalation für eine neue Weltordnung. Das ist man sagte hier, ausländische Journalisten dürfen nicht nach Syrien. Ich meine, es ist makaber, eine gewisse Frau Will sitzt im Studio und sagte, ausländische Journalisten dürfen nicht nach Syrien. 2 Minuten später stellt sie ausgerechnet ein Chefredakteur der Bild-Zeitung. Dieser Trottel sagt, ich bin gestern aus Damaskus zurückgekommen. Gut. Ich habe hier einen Vorschlag gemacht. Ich habe einen sogenannten konservativen, liberalen Sozialdemokraten und einer, die sich aus irgendwelchen Gründen, die mir schleierhaft sind, Linker nennt, geholt und wir sind nach Syrien gegangen. Ich habe ihnen gesagt, ruft euer Geheimdienste an, stellt die Liste, mit wem ihr reden wollt. 19 Stunden Interviews. Alle, die auf die Listen waren, wurden interviewt. Die gesamte Material ist in Berlin bei Dr. Uwe Sauermann, einer dieser Redakteure, die dort waren, der besitzt diese Leipziger Produktionsgesellschaft. Wir könnten, beziehungsweise er könnte nur 4 Minuten, ich könnte das leider nicht verhindern, in 3 senden, von 19 Stunden, 4 Minuten, ein Interview mit einem großartigen oppositionellen Philosoph, Professor Tesini. Und Professor Tesini ruft mich an, aus Damaskus an und sagt, willst du mich kriminalisieren? Ich habe die Vorspann im N3 und die hieße, ihr seid stundenlang in den alten Gassen vom alten Damaskus gelaufen, um mich insgeheim in irgendeine Moschee aufzulassen und zu interviewen. Ihr habt mich doch vom Hotel angerufen, ich bin zu euch gekommen und ihr habt mich interviewt. Ich habe Uwe Sauermann angerufen und gesagt, was machst du hier für Scheiße? Sagte, ja, das war die Bedingung dafür, dass der N3, ich kenne Ihnen hunderte von Beispielen, im CDF ist ein Dunja, sie ist Araberin. Dunja sendet einen Film, wo eine Frau auf dem Boden liegt, von Soldaten zertrampelt wird. Jeder von Ihnen weiß, wie die Blackwaters verkleidet. Jeder weiß, wie die amerikanischen GIs verkleidet. Sie weiß ganz gewiss, wie die Phonetik der Irakers sich anhört, wie eine irakische Fahne aussieht. Und Dunja sagt, es sind syrische Soldaten, die eine syrische Frau foltern. Ich habe sie auch gerufen, das habe ich auch auf Netz dokumentiert, sagt, bist du total verblödet? Die sagt mir, das habe ich so von der Redaktion bekommen. Das sind Kriminellen. Das sind einfach Kriminellen. Ein letzter Beispiel, ein Depp vom Ministerium für Menschen, was weiß ich richtig, glaube ich, nennen Sie sich, ruft mich an und sagt, ja, es ist eine lesbische Aktivistin in Damaskus, es ist vor 5 Monaten geschnappt von der Straße und sie wird gefoltert seit 5. Und das alles dokumentiert er auf die Homepage des Ministeriums für Menschenrechte. Ich habe die Freunde in Damaskus, das habe ich auch angerufen, die kam die Antwort, tut mir leid, wir können nicht dienen. Also haben wir eine Firma beauftragt, einfach die Receiver zu ermitteln. 3 Tage später bin ich nach Nordirland gegangen. Der Präsident der Universität dort hat eine Pressekonferenz auch einberufen. Die lesbische syrische Aktivistin war ein GI. Er lebt nicht in Damaskus, sondern in Nordirland. Missbrauch instrumentalisiert. Und er war einige Woche vorher in Istanbul, wo er 75.000 Dollar, das Ganze hatte er. Er hat sich natürlich auch entschuldigt, aber seine Entschuldigung war ekelhafter als sein Verbrechen. Ja? Ich kann Ihnen eine Menge von Beispielen, die mich dazu, ich habe nie geglaubt, dass Goebbels tot ist, aber eine Sache sage ich Ihnen. Wenn Goebbels auftauchen würde, besitzt er nicht die Fähigkeit, als Laufbursche bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, geschweige denn vom Springer Verlag. Das ist die Realität. In Syrien kämpft und wenn wir wissen wollen, welche ungeheure Leistung der Bevölkerung in Syrien, dann müssen wir wissen, dass die syrische Bevölkerung kämpft gegen die gleiche Infrastruktur, die in Afghanistan die Rote Armee besiegt hat. Mit dem Unterschied, Saudi-Arabien bezahlte 18,6 Milliarden für die Kriegsverbrechen in Afghanistan. Für die Kriegsverbrechen in Syrien 42 Milliarden. Das sind die Äußerungen von einem Kriminellen, der als Außenminister agiert. Und ich war völlig überrascht, als ich ihm hörte, dass er die Demokratie in Syrien einführen will, die saudi-arabischen. Ich wusste nicht, dass er diese Begriffe überhaupt kennt. Und kurzum, der Bündnis, gerade der Bundesrepublik Deutschland, Saudi-Arabien, die Bundesrepublik ist der Hauptwaffenlieferantin in Saudi-Arabien. Die Hauptwaffenlieferantin. Dort ist eine faschistische Regime und ich kann Ihnen weit entfernt von irgendwelcher politischer Überlegung ein Beispiel, eine Mädchenschule in Saudi-Arabien brennt. Es kommt die Feuerwehr, die Polizei und die Familien der besorgten Mädchen, um die zu retten. Die Religionspolizei verhindert mit Gewalt, mit der Begründung, sie seien nicht vermummt, das Ergebnis, 15 Mädchen, Schülerinnen sind verbrannt, 42 lebensgefährlich verletzt. Ich kann Ihnen eine ganze Reihe von Beispielen, nicht mal das, was hier bekannt ist, wenn eine Frau auf frische Tat ertappt, beim Autofahren kommt sie für 9 Monate im Gefängnis. In Katar habe ich einen einzigen Freund, der ist Dichter, wirklich ein einziger. Er kam auf die abenteuerliche Idee, ein Gedicht zu schreiben, was manche Dichter machen. Bitte geben Sie das 3 Wörter. Dichter, Katar, lebenslange Haft. Er bekam und dann versucht mal, es sind in allen Sprachen Erklärungen, warum hatte er lebenslange Haft für ein Gedicht bekommen, weil ein Psychopath einfach von den Amerikanern ausgehalten, Scheich, der Auffassung vertritt, dass er ihm eventuell kritisieren könnte, was man ja nicht machen darf. Ich will hier, damit wir einfach die Fragen, Syrien ist die höchst entwickelten arabischen Staat. Manche Leute werden sich wundern, aber das können Sie prüfen. Die Alphabetenrate in Syrien ist höher als die Bundesrepublik. Ich wiederhole es. Der Alphabetisierungsraten in Syrien ist höher. Deswegen hat Syrien den UNESCO-Preis 1986 bekommen für die Beseitigung der. Man kann die Situation, jeder weiß, 56% aller Studenten sind Frauen. Und das ist der Grund, warum die reaktionären arabischen Regierungen um jeden Preis, sie wollen offen dem Mittelalter mit Waffengewalt und dass wir in dem Gebiete, die von diesen Faschisten terrorisiert werden, warum werden 17 kurdischen Frauen zwischen 17 und 23 Jahre alt öffentlich verbrannt? Weil sie sich geweigert haben, sich zu vermummen. Wir haben im Netz gesetzt, da steht einer dieser Kriminellen und verliest ein Todesurteil und die Leute werden bei laufender Kamera erschossen. Wegen Gotteslästerung. Einer ist 4 Jahre, einer ist 6 Jahre alt. Ich will nicht tausende von Beispielen, was bedeutet faschistischer Alltag durch diese Leute. Ich will nur eine Sache. Die Menschen hier werden nicht informiert, dass allein in Algerien 1,25 Millionen Freiwillige sich gemeldet haben, um Syrien zu verteidigen. Eine Partei, die kommunistische Partei Libanon, hat 50.000 Kommunistinnen und Kommunisten unter Waffen geliefert. Ich sage, das ist der Grund, die amerikanische militärische Geheimdienst haben gute Informationen. Und das ist der Grund, warum sie Obama gesagt haben, wenn du Krieg in Syrien machen willst, gehst du alleine, wir gehen nicht hin. Zum ersten Mal weigern sich die amerikanischen Generäle, sich auf diese Abenteuer, weil sie ganz genauer wissen, sie können kommen, aber dann haben sie in einem halben Jahr 6 Millionen Partisanen am Hals. Das ist der Grund. Die Frage ist, wird die NATO, weil es ist nicht nur Syrien gefährdet, nach wie vor, die Bundesrepublik verschenkte Israel 5 atomwaffenfähigen U-Booten, 3 davon sind jetzt an die iranische Küste. Ja. Und es ist einmalig, es ist eine ungeheure Verfrorenheit. Ich will wirklich mit einem letzten Beispiel beenden, was sich die Bundesregierung, der offiziell, am 2. Oktober voriges Jahr explodiert eine Granate, eine türkische Mutter und ihre 4 Kinder sterben. 29 Tage lang läuft hier eine Hetze, die Bundesrepublik versetzt ihre Armee in Alarmbereitschaft, schickt Raketen an die Südtürkischen. Rein zufällig war die Schwester, eine Journalistin dort, nämlich wirklich rein zufällig anruf und sagte, meine Schwester ist die Dolmetscherin für den österreichischen Oberst, der als erster vor Ort war, und er hatte in Wien angerufen und gesagt, das sind NATO-Granaten. Ich bin nach Wien gegangen und zum Verteidigungsministerium, und erst nach der Pressekonferenz waren sie bereit zu veröffentlichen, tatsächlich, es waren NATO-Granaten, und das veröffentlichen wir morgen in der Soldat, unser Zentralorgan. Aber da waren über 36 Tage vergangen und da waren schon die deutschen Raketen dort vor Ort. Kurzum, es wirken zusammen. Die Pläne, die neue Weltordnung, die großen Nahen Osten, gefährden nicht nur Syrien. Sie gefährden den Weltfrieden. Und wenn jemand meint, ungeschoren davon zu kommen, dann irrt er sich. Was tun? In der arabischen Welt kämpfen die tatsächlichen demokratischen Kräfte, kämpfen die Kommunisten in erster Linie für die Souveränität über unsere Naturrechnung. Aus der Geschichte wissen wir, Nasser könnte niemals den Staudamm vom Aswan bauen, wenn er nicht den Suezkanal verstaatlicht hatte. Im drittreichsten Land der Erde, in Saudi-Arabien, sind 58% der Menschen Analphabeten. Das ist die koloniale Terrorherrschaft, mit der die demokratischen Staaten hier Bündnisse machen. Wenn die demokratischen Kräfte ihre Souveränität über ihre Naturreichtümer und einen Entwicklungsprozess beginnen, wir brauchen 100 Jahre, um die Terrorherrschaft der arabischen Reaktion zu überwinden, das könnte doch für alle Völker vom Interesse sein, weil wir können diesen gigantischen Entwicklungsprozess nur mit Hilfe von anderen Völkern realisieren. Aber hier offensichtlich dominieren die Interesse der Waffenexporte und mit rassistischer Arroganz. Sagt mal, sollen wir Leopard 2 Panzer an die Seite? Können sie überhaupt Panzer fahren? Es ist ekelhaft, wenn man Debatten im Deutschen Bundestag. Und ich habe einen Vorschlag gemacht an allen, sowohl öffentlich-rechtlich als auch privaten. Sie sollen einmal eine Sitzung des syrischen Parlaments live übertragen. Und wir stellen Leute für simultane Übersetzung, damit die Menschen hier wissen, worüber hier geredet wird. Da wird niemand irgendein Hofeisen märchen hier für ein Kriegsverbrechen und er bleibt ungestraft. Ich will hier nicht weiter ausführen. Die haben keinen Grund, ihre demokratische Auffassung seinem Exportware zu machen. Gott behüte, die sind nicht weniger gefährlich als ihre Waffen. Ne? Immer wenn ich mit meinen Freunden und Genossen spreche, dann fragen sie mir, was machen die deutschen Linken? Die deutschen Imperialisten wurden jetzt zu den aggressivsten imperialistischen Staaten. Die sind mit den USA einig über den Prinzip Raub. Sie streiten sich über die Verteilung der geraubten Reichtümer der Völker. Nur darum streiten sie sich. Nein, die deutschen Imperialisten sind mit dem, die Frage, nein, die Freunde fragen, was machen die deutschen Linken? Warum haben sie bis jetzt ihre Strukturen nicht koordiniert, nicht vereinigt, die, um dem etwas entgegenzusetzen? Mindestens, dass sie Strukturen haben, damit sie direkt Informationen von den betroffenen Völkern bekommen und diese Informationen, damit man diese abenteuerlichen Politik der Kriegstreiber ein Ende setzen kann. Ich könnte Ihnen diese Frage nicht beantworten. Vielleicht können wir gemeinsam eine Antwort suchen. Danke, Said, für deinen Vortrag. Ich würde jetzt sagen, dass wir eine Diskussionsrunde machen, wo alle irgendwie Fragen stellen können und kurz was sagen können, wann sie wollen. Und danach würden wir fortfahren mit einem Referat über die deutsche Beteiligung an dieser Intervention, die da stattfindet, und noch einem Referat über Lenins Imperialismustheorie und abschließend dann auch nochmal sozusagen eine letzte Diskussionsrunde haben, wo wir dann auch nochmal weiter Fragen stellen können, diskutieren können, etc. Gibt es schon Leute, die direkt jetzt irgendwie eine Frage haben und was wissen wollen oder was sagen wollen, sowas in der Art? Ich gebe dir das Mikrofon. Ich würde meine Frage gerne stellen. Also ich bin auf jeden Fall, um mal vornherein zu stellen, ich bin kein FSA-Befürworter oder so. Das Ganze, was Sie auch erzählt haben, dass die Amis dies machen, die NATO das macht, ist bei uns auch allen bekannt. Aber ich verstehe nur nicht logischerweise, warum das Assad unterstützenswert macht. Das ist für mich eine logische Schlussfolgerung, die ich nicht nachvollziehen kann. Also mag auch sein, dass das Bildungssystem insofern einwandfrei ist. Mag auch sein, ich streite nicht ab, dass die Imperialisten natürlich ihre Finger im Spiel haben. Oder das, was sie dort in welcher Dimension machen, streite ich auch nicht ab. Aber das ist eine falsche Schlussfolgerung zu sagen, deswegen ist Assad unterstützenswert. Und zum Zweiten finde ich es auch, möchte ich auch hier nochmal öffentlich kritisieren. Sie haben hier eine Veranstaltung und Sie meinen hier, die Lage in Syrien analysieren zu wollen. Aber dort taucht nicht mit einem einzigen Wort die Sachlage in bislang Nordsyrien, bekannten westkurdischen Teil. Heute ist die Autonomie ausgerufen worden, offiziell. Genau, das mag sein, aber es geht ja vielmehr darum, dass hier bewusst das außen vorgelassen wurde, dass hier nicht darüber gesprochen wurde, dass man hier Tatsachen auch teilweise vertrete. Also ich kann dieser Logik nicht folgen, warum das, was dort falsch gemacht wird, Assad unterstützenswert macht. Wenn man bedenkt, dass ich als Kurde, das möchte ich hier auch nochmal sagen, wenn man bedenkt, dass hunderttausende Kurdinnen und Kurden jahrzehntelang auch unter diesem Assad eben keine Identität, keine offizielle Papiere oder sonst etwas hatten, wenn wir in einem, ja, so alphabetisierten, oder ich kann es nicht so gut aussprechen, Land sind, finde ich schon fragwürdig, warum hunderttausende Menschen jegliche Grundrechte nicht haben. Genau, also die Frage war jetzt nur nochmal für die Aufzeichnung sozusagen kurz, dass sozusagen, was Assad unterstützenswert macht, und vielleicht kannst du nochmal kurz was sagen zur PJD und deren Kampf, den wir auch unterstützen, und wie die PJD sozusagen gegen die FSA kämpft. Heute, muss man dazu sagen, wurde in Westkurdistan offiziell die Autonomie ausgerufen sozusagen. Und das ist sicher auch noch ein interessanter Fakt, und vielleicht noch was zum Demokratisierungsprozess, der jetzt auch gerade stattfindet, und die Staatsbürgerschaften, die 300.000. Erstmal eine grundsätzliche Bemerkung zu dem Kampf des kurdischen Volkes für sein Recht auf Selbstbestimmung. Die gleiche Mächte, die unser Land zerstückelt haben, uns kolonial versklavt haben, die gleiche haben Verbrechen am kurdischen Volk. Sie haben sein Land zerstückelt in 5 Gebiete und sie haben ihm auch sein Recht auf Selbstbestimmung vorenthalten. Das ist das Erste. Ich habe versucht, welche Auseinandersetzung sich in Syrien, diejenigen, die einen Interventionskrieg, einen blutigen Interventionskrieg gegen Syrien, ich habe erwähnt, das sind Mörder, ich habe erwähnt, dass sie vor, das haben wir dokumentiert, allein 17 junge kurdischen Mädchen verbrannt, öffentlich beim lebendigen Leibe verbrannt. Ich wollte damit sagen, erstens, es handelt sich hier um eine Faschistin, die niemals Verbündeten der Freiheitskampf der kurdischen Volkes sein können. Das ist die, was die Frage, wer entscheidet? Wer entscheidet, ich meine, Sie personifizieren diese Sache. Präsident Assad, bitte, wir können bei den nächsten freien Wahlen, die unter uneingeschränkte Kontrolle der demokratischen Weltöffentlichkeit, nicht der NATO, weil sie können Wahlen stattfinden, dann werden wir sehen, was das syrische Volk dazu sagt. Aber unabhängig von der Regierung in Syrien, unabhängig, die Moral ist nicht teilbar. Wir können niemals irgendwelche Politik, egal von wem sie ausgeübt wird, die das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes tangieren. Aber ich weiß, wer kämpft im Kurdistan gegen diese Faschisten. Das sind großartige Frauen und Männer, die bis jetzt sehr, sehr hohen Preis im Kampf gegen diese Faschisten. Und diese Leute gilt unsere Solidarität. Ich werde jetzt nicht quasi in die Kampagne der NATO gegen den syrischen Präsidenten über wer in Syrien herrscht, das ist ein ausschließliches Privileg der syrischen Bevölkerung. Ich kämpfe gegen eine faschistische Intervention von drei Kräften. Von der NATO, von der arabischen Reaktion und für das zionistische Regime Israel geführt wird. Und es gibt keine fiktive Auseinandersetzung. Faktisch, das ist die reelle Auseinandersetzung und jeder muss definieren, wo er seine, was für eine Haltung er bezieht. Ja, danke dir. Ich würde vielleicht auch noch ganz gern was sagen. Man muss auch dazu wirklich sagen, in den vergangenen 2 Jahren ist auch sehr viel passiert, was jetzt begünstigt, dass die Kurden einen eigenen Staat ausrufen können und was mehr oder weniger auch mit der Tolerierung natürlich des Parlaments in Damaskus, wo ich möchte nochmal ganz kurz klarstellen, Assad ist nicht der alleinige Herrscher Syriens. Das ist ja auch gar nicht überhaupt in irgendeiner Form machbar. Ich glaube, das ist ja allen irgendwie auch klar, dass Hitler nicht alleine irgendwie an der Macht war in Deutschland, sondern dass der unterstützt wurde von deutschen Imperialisten, von anderen Faschisten etc. So, es gibt keine Alleinherrschaft eines Menschen. Das können wir sagen, ob das jetzt Stalin in der Sowjetunion ist oder sonst wer. Das ist einfach faktisch absoluter Unsinn. Man muss dazu sagen, es gibt in Syrien eine nationale progressive Front. Das ist mehr oder weniger die Regierungskoalition. Und diese schließt unter anderem zum Beispiel auch die syrische kommunistische Partei. Beide Parteien, es gibt mehrere, Khaled Baktas Fraktion und Yusuf Faisals Fraktion mit ein. Es gab in der Vergangenheit früher eine Arabisierungspolitik in den kurdischen Gebieten durchaus. Da können wir auch nochmal drüber diskutieren oder so. Man muss aber dazu sagen, in den letzten 3 Jahren wurden komplett alle Kurden eingebürgert als Syrer. Das heißt, diese staatenlosen Kurden gibt es so heute nicht mehr. Die wurden eingebürgert. Und ich möchte nochmal dir das Wort geben. Du wolltest auch nochmal kurz was sagen? Ja, ich wollte jetzt auch was sagen, aber ich habe gesehen, dass sie da schon welche gemeint haben vom Publikum. Das ist jetzt mir wichtiger. Also du hast dich zuerst gemeint und dann hinten der Tommy. Ich denke mal, die zwei und dann schauen wir mal weiter. Okay. Ja, ich werde mal versuchen, was ich hier machen kann. Ich gehe in die Mitte, ja. Da gehöre ich auch hin. interessante Diskussion. Der letzte Punkt, der vorhin angesprochen wurde, war die Frage mit den deutschen Linken. Und ich möchte gerne an dem Punkt anknüpfen, weil das, was du gesagt hast, gehört da eigentlich auch mit dazu. Ich selbst beschäftige mich mit dem Thema Syrien schon seit 2,5 Jahren, eigentlich viel länger. Ich war schon öfters in Syrien, eigentlich seit 2006, kann ich sagen. Und ich arbeite auch in Frankfurt in einer Gruppe mit, die sich Syrisches Solidaritätskomitee mit Syrien nennt. Und wir haben auch jetzt zum Antikriegstag eine große Demonstration in Frankfurt organisiert, wo ja von den Frankfurtern auch einige mit, von hier einige mit dabei waren. Was ich sagen möchte ist, ich fand das soweit eigentlich richtig, was hier gesagt wurde, habe aber auch die Frage, wie hängt das alles mit der Situation in Syrien zusammen und wie hängt das mit den Reaktionen der Linken in Deutschland auch zusammen? Ich glaube, viele Dinge in Deutschland sind einer Sache aufgesessen, die ja auch nicht völlig grundlos war. Nämlich, Sie haben gesehen, es gibt in Syrien eine Regierung, die relativ autoritär regiert hat. Und dann gab es zweifellos, ich glaube, alles in allem kann man daran wenig Zweifel haben. Es gab am Anfang, im Frühjahr 2011, natürlich auch große Proteste gegen diese Regierung. Und aus diesem Bild heraus ist es vielen Linken in Deutschland schwer gefallen, da sich mit den Fakten richtig auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist eine Realität, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen, wenn wir Arbeit bezüglich Syrien machen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, der dazugehört, ist, wenn wir sagen, nur das syrische Volk darf entscheiden über seine Zukunft. Ich bin da vollkommen dabei. Ich finde das auch richtig, aber dann fängt es eigentlich an, interessant zu werden. Denn die Frage ist ja, wie kann denn das syrische Volk über seine Zukunft entscheiden in der Vergangenheit? Und selbst heute noch ist es so, dass, du hast zu Recht gesagt, Assad ist nicht der Alleinherrscher, das ist vollkommen richtig. Es gab sogar vor zweieinhalb Jahren Leute in Syrien, die gesagt haben, Assad hat überhaupt keine Macht. Die gesagt haben, die Macht liegt bei den Sicherheitskräften, bei den Geheimdiensten und solche Sachen. Ist ja auch nicht so ganz abwegig, wenn wir selbst bei uns uns mal überlegen, was Geheimdienste bei uns machen. Wie sieht es dann in Syrien aus, in einem Land, wo zwar die Alphabetisierungsrate hoch ist, aber die Transparenz noch schwieriger herzustellen ist als bei uns. Also man muss über solche Dinge einfach mal nachdenken. Und wenn ich dann sage, die Syrer selbst sollen über ihre Zukunft entscheiden, vollkommen richtig, aber die Frage ist, wie können Bedingungen geschaffen werden, dass sie das auch tun. Also auf keinen Fall mit Interventionen, auf keinen Fall durch diesen Krieg, der von außen dem Land aufgezwungen wird, mit Sicherheit nicht. Und ich versuche seit langem darüber an Diskussionen zu führen, was ich führen kann. Aber wir dürfen unsererseits nicht vergessen, auch diese Fragen zu stellen. Wie ist es mit der Opposition in Syrien? Gibt es Opposition in Syrien? Ich meine jetzt natürlich nicht diese Terroristen, sondern ich meine politische Opposition, gibt es das? Welche Schwerpunkte haben sie? Und ich denke, dass man da durchaus auch Gesprächspartner unsererseits je nachdem finden kann und suchen sollte auch. Danke. Der Tommy hinten. Ne? Willst du vorkommen, Tommy, oder willst du was sagen? Ich hatte eigentlich nur die Frage zwecks der Aussage, dass alle Staaten, die jetzt Syrien angreifen, dass das faschistische Aktionen wären, und da habe ich doch irgendwie eine politische, eine widersprüchliche Meinung dazu. Also entweder ist es ein antiimperialistischer Kampf, der geführt wird gegen die Intervention in Syrien, aber es wird ja kein antifaschistischer Kampf geführt, weil das sind schon noch andere politische Fragen, die sich da stellen, hätte ich gesagt. Du kannst darauf antworten. Ja, ich würde sagen, wir haben, wenn ich sage Wien, die arabischen Internationalisten haben die Al-Qaida und ihre gesamte militärische Strukturen als faschistische Organisationen definiert. Und wir können gerne einfach, was bedeutet eine faschistische Terrorherrschaft in dem Gebiete, die von dieser Terrorgruppen beherrscht werden. Wir können überhaupt über den Faschismus, weil manche Leute sind der Auffassung, dass der Faschismus eine Ware made in Germany und dass sie aus der Produktion am 8. Mai 1945 aus der Produktion genommen wurde. Wir sind der Auffassung, dass die faschistischen Strukturen, die sich heute entwickeln, sich als wesentlich verheerender erweisen können als selbst der italienische Faschismus und der Nationalsozialismus. Manche Leute reden von der Singularität des deutschen Faschismus. Nein, der deutsche Faschismus ist die Verlängerung der faschistischen Terror der Kolonialmächte. 60 Millionen Europäer wurden gegen 4 Kontinente geschickt, 329 Millionen schätzungsweise sind vernichtet worden, 91 Millionen Afrikaner, 39 Millionen sind in Ketten gelegt und als Sklaven verschleppt worden. Es ist an der Zeit, diese Geschichte ist noch nicht geschrieben. Also die Bundesregierung hat 29 Professoren beauftragt, Grundbegriffe der Geschichte. Sie haben 9 Bände geschrieben. Ich habe 1993 auf die Buchstabe K gewartet, was sie über Kolonialismus schreiben. Sie haben kein Wort geschrieben. Kurzum, wir haben faschistische Strukturen. Diese faschistischen Strukturen werden finanziert von den reaktionärsten, die sind nicht mal bürgerlich, sondern feudalfaschistischen, klerikalfaschistischen Regime in Saudi-Arabien und Katar. Wer die Auffassung, wir können wirklich gerne, was bedeutet Faschismus im Alltag, jetzt im besetzten Libyen, was bedeutet das gerade in den sogenannten Golfstaaten in Saudi-Arabien? Nein, es gibt einen faschistischen Interventionskrieg gegen Syrien, der von der NATO-arabische Reaktion und Israel geführt wird. Und aus diesem Grund, wir sind der Meinung, dass der Weg zur weiteren Demokratisierung der syrischen Gesellschaft, und das ist die Meinung von 9 oppositionellen Parteien, ich werde der Freunde die Möglichkeit, den direkten Kontakt und Aufnahme mit diesen Parteien, es sind 9 demokratische Parteien, und es ist wirklich, es sind großartige Frauen und Männer, die wirklich großartige Arbeit, viele von ihnen wurden auch deswegen inhaftiert, aber man soll einfach ihre Vorstellung kennenlernen. In Urania wurden Vertreter von 3 oppositionellen Parteien vor ein paar Wochen eingeladen. Die haben ihre Vorstellung und wir sind bereit, den Kontakt herzustellen zu jeder gewünschten Oppositionspartei. Ich habe erwähnt, wir haben 19 Stunden Interviews. Ich habe keinen einzigen Regierungsvertreter interviewt, damit die Situation klar ist. Es ist unnötig, ich wurde ab 1993 für 14 Jahre verboten, als Journalist überhaupt in Syrien einzureisen. Aber dennoch, ich stehe auf der Seite des syrischen Volkes im Kampf gegen die faschistische Intervention. Punkt. Ja, es wäre vielleicht, glaube ich, noch nur als kleine Anmerkung, es wäre vielleicht später, wo du es gerade erwähnt hast, einfach nochmal ganz sinnvoll sozusagen, dass wir eine kleine Analyse machen, sozusagen woher kommt die BAAF-Partei, welche Parteien sind sozusagen die, in Anführungszeichen, Regimeparteien und welche Parteien sind die Oppositionsparteien. Und man muss ja wirklich nochmal klar sagen, es gibt einen Unterschied zwischen den Oppositionsparteien, sozusagen den ganzen syrischen Parteien, und diesen Leuten, die als FSA in Syrien kämpfen. Und das müssen wir vielleicht später noch mal ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, das verstehen viele Leute auch nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen der syrischen Opposition und diesen Faschisten, die in dieses Land einfallen, es infiltrieren, etc. Er wollte noch ganz kurz was sagen und dann... Nee, es soll zuerst Die Frage, die gestellt wurde, ist wichtig an sich. Was ist an Assad zu unterstützen? Die kann man auch, verlängern. Wie stehen wir zu Iran? Wie stehen wir zu Hezbollah? Das sind Befreiungsbewegungen gegen Kolonialismus und gegen Imperialismus, aber die sind in keinster Weise kommunistische oder man kann nicht sagen, Hezbollah zum Beispiel ist gelungen, eine Volksbewegung herzustellen, die es den Kommunisten nicht gelang, die einen Befreiungskrieg führten, der Israel zwang, aus dem Südlibanon auszuziehen. Ja. In diesem Sinne meine ich, Assad hat faktisch gegen Amerika und Israel und gegen die Besetzung Iraks opponiert. Er ist kein Kommunist. Im Gegenteil, er hat die freie Marktwirtschaft eingeführt. Und der ist kollodiert mit dem kurdischen Nationalismus als Nationalist auch. Das sind wichtige Fragen. Aber was man unterstützen kann, dass er gegen den Imperialismus opponiert. Also ich glaube, dass ein paar Fragen hier nicht beantwortet worden sind. Also wir sind von den Rätekommunisten und wir wollen auch da auch eine kommunistischen Standpunkt bringen. Also prinzipiell ist es so, dass Assad seine Regierung, seine Verbündeten im Land die nationale Bourgeoisie darstellen. Das ist in verschiedenen Ländern dieser Welt so. Bei uns gibt es das auch, die natürlich auch internationalisiert ist. Nur, es unterscheidet Assad und seinen Leuten, sage ich jetzt mal einfach so grob, sie sind nationale Bourgeois, nationales Kapital, die auf ihr Land und ihre Leute schauen. Wie weit, das können wir nicht diskutieren, aber Tatsache ist, sie verhalten sich jetzt objektiv antiimperialistisch. Ja? Wenn ich hergehe und sage, okay, aber das ist zu laut gestellt. Wenn ich hergehe und jetzt sage, ja, ich unterstütze kein Land, ja, wo ein sogenanntes Regime existiert, ja. Es heißt immer Regime in den Medien. Es gibt aber kein amerikanisches Regime, kein israelisches, kein saudi-arabisches, kein katarisches. Auch die Wörter sind Krieg. Dann hätte der Widerstand des vietnamesischen Volkes, des koreanischen Volkes, ja, aller Völker dieser Welt gegen Imperium und gegen Imperialismus, gegen stärkere und weitaus höher entwickelte kapitalistische Länder keinen Sinn gehabt. Jede linke Unterstützung, ja, von Vietnam ist aus heutiger Sicht betrachtet dann Unsinn. Vietnam ist auf dem Weg eines kapitalistischen Weges in jeder Hinsicht. China ist ein kapitalistisches, wenn nicht schon imperialistisches Land. Es muss vollkommen klar sein, dass schwache Völker von den Linken, von Kommunisten gegen imperialistische Länder verteidigt werden muss. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir Idioten, weil wir den eigenen Imperialismus da sonst stärken und nicht schwächen. Ja? Wobei der entscheidende Kampf gegen den Imperialismus hier in der Höhle der Bestie stattfinden muss. Und da kriegt hier die Linke gar nichts auf die Reihe. Im Gegenteil, sie zerspeutet hier, zerschlägt Leute, die Antiimperialisten sind. Das Zweite ist, zur Frage, also jetzt der Kurden in Bezug zu Syrien. Ja. Ich möchte einfach sagen, dass Öcalan von 1980 bis 1998 in Syrien Asyl hatte. Er hatte Asyl. Wir können das jetzt nicht ausdiskutieren. Sag halt kurz den Grund, wieso er weg musste. Warum hat er überhaupt Asyl? Das ist die erste Frage. Wenn du das schon wirklich auch hier als Argument bringst, dann solltest du auch wissen, warum er Asyl dort hatte. In welchem Bereich Syriens oder ob es direkt... Damaskus war es. Nicht nur. Aber zu dem Punkt. Und als dann doch irgendwie wirtschaftlich, ökonomisch oder auf irgendeine diplomatische Art und Weise die Verhältnisse mit der Türkei besser wurden, hat man dann dazu geführt, dass Öcalan dort weg musste. Also, ich habe gesagt, Syrien ist ein bürgerliches Land. Wenn du bürgerliche Staaten anschaust, auch hier, was glaubst du, was hier vorgeht? Das ist eine Macht, ja, die ihre eigene staatliche Strategie und Taktik hat, ja, auch mit Minderheiten. Doch, das bringt als Argument, er hatte auch in Syrien, lass mich jetzt reden, er hatte in Syrien auch lang nur Asyl. Zum Beispiel waren auch Kontingente bewaffneter Einheiten, ne, der Kurden im BKA-Tal. Hatten ihre Ausbildungslager, aber lass halt mal einfach sagen, hatten ihre Ausbildungslager, wurden von der syrischen Luftabwehr und auch der Armee, soweit es ging, vor den Israelis beschützt und bewahrt und auch von der Türkei. Ja, diese Dinge muss man auch sagen. Es heißt immer, die Kurden wären in Syrien zwangsassimiliert worden. Ich behaupte, dass das einfach eine falsche Behauptung ist. Eine Zwangsassimilierung gab es nicht. Woher willst du das wissen? Weil, es gibt Nachrichtenquellen, es gibt Kurden, die aus Syrien sind, die in Syrien gelebt haben, die dort immer noch leben. Es gibt auch genügend Aussagen kurdischer Führer durch die Jahrzehnte. Also weder du weißt alles, noch ich, aber wir wissen einiges. Ja, okay, aber ich möchte es mal einfach auch zur Rede stellen, ja. Das Zweite ist zum Klerikalfaschismus. Ich glaube, das ist hier meiner Meinung nach nicht richtig verstanden worden, ja. Dass der Faschismus der Dschihadisten, ja, im gesamten arabischen Raum, auch im zum Teil russischen Raum, ja, auch in China und dergleichen, ist eine neue Form des Faschismus. Ich meine, es gab ja nicht nur den deutschen Faschismus, es gab den italienischen, den spanischen, den portugiesischen und so weiter. Der Klerikalfaschismus ist eine ganz besondere neue Art des Faschismus. In der Phase der Weltwirtschaftskrise braucht man Truppen, die erstmal fortschrittliche Kräfte unterdrücken, ja, Gewerkschaften unterdrücken, Linken unterdrücken und auch massakrieren. Und insbesondere, ja, Staaten, die nicht den Weltimperialismus folgen, niederzumachen. Und das findet in Syrien statt. Also der Klerikalfaschismus oder diese neue Art des Faschismus ist ein ganz eigenes Thema. Ich wollte das nur mal sagen, weil ich dachte, dass einiges nicht so angesprochen wurde. Also ich würde gerne wissen, Sie kennen die Strukturen des kurdischen Widerstand in Syrien, welche Auffassung Sie in diese Strukturen teilen. Das ist die erste Sache. Die Informationen, die Sie über Abdullah Öcalan, einen großartigen Führer seines Volkes, sind falsch. Ich muss hier die Informationen über die Ausreise Abdullah Öcalan aus Syrien, ja, sind falsch. Es ist bekannt, also das ist veröffentlicht wurde. Ich hätte das Glück gehabt, 18 Monate diese großartigen Menschen in Damaskus kennenzulernen. Ne? Und nicht einmal, sondern es war für mich eine Bereicherung, mit ihm zu sein. Abdullah Öcalan hat sich entschieden, aus Syrien auszureisen, weil die NATO die Türkei dazu angestiftet, ihre 8 Panzerdivisionen an die syrischen, er hat sich entschieden, in der letzten entscheidenden Sitzung mit Präsident Hafez al-Assad auszureisen, weil er ein Friedenskämpfer und weil er einen Krieg verhindern wollte. Das ist der Grund. Sie sind total, ich habe darüber mehrere, Entschuldigung. Also ich weiß nicht, was die Situation ist. Wenn Sie für das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes eintreten, dann müssen Sie Ihre Haltung zur Interventionskrieg, die jetzt gegen das syrische Volk, gegen das kurdische Volk, ne? Ich weiß nicht, wir verfolgen Tag für Tag die Verbrechen am kurdischen Volk im Norden, aber auch den heldenhaften Kampf der Frauen und Männer. Ich weiß nicht, welche Auffassung von den Kämpfenden dort, sie kämpfen für ihr Recht auf Leben, für Selbstbestimmung, teilen. Das, was sie sagen, läuft faktisch darauf hinaus, auf die Unterstützung einer faschistischen Aggressionskrieg gegen Syrien. Das ist klar. Also, ich bin nicht dafür, dass bald irgendwelche Faschisten kommen in ein Land und dort einen Krieg führen, dass ich den bislang dort, der die Kurden unterdrückt. Ich sehe die FSA, oder nicht die FSA, ihre Ursprungsversion teilweise, sondern eher die Al-Nusra und ähnliche islamistische, faschistische Gruppen eher als Terroristen. Und das ist für mich aber trotz allem kein Grund zu sagen, ich unterstütze Assad. Das ist eine klare Meinung. Entschuldigung, es ist nur Al-Qaida hat eine Führungsstruktur, hat eine, das ist, also ich wäre wirklich dankbar, dass darüber etwas, also verifizierte Informationen, ich kenne die Strukturen, der Oberbefehlshaber al-Dawahiri und welche Befehle er vorgestern erlassen hat, ich kenne die gesamte Befehlsstruktur, das ist eine faschistische Organisation, ja. Die ganze, für uns ist der Kampf der bürgerlichen Kräfte gegen den Feudalismus ein revolutionärer Kampf. Aber nicht genug, das ist. Ja, oder ich mache jetzt einfach weiter. Also ich würde jetzt einfach mal weitermachen, weil man sonst... Also wir haben... Entschuldigung, bitte, alle seid... wir würden jetzt ganz gern einfach... Wir würden jetzt... Wir können, ich würde sagen, wir reden einfach später am Ende nochmal über das Kurdistan-Thema und so weiter. Können wir gerne machen. Wir würden jetzt ganz gerne noch, weil zwei Leute haben noch kurze Referate, die wir vielleicht noch denen zugestehen sollten. Und wir können gerne am Ende über alles reden, was da noch an Fragen sind und was da noch an Diskussionspotenzial drin ist und so weiter. Aber lasst die Leute, die extra die Referate vorbereitet haben, nochmal kurz die Referate machen und dann reden wir nochmal. Danke euch. Okay, also ich wollte über die deutsche Beteiligung was sagen, aber ganz kurz trotzdem zur Diskussion vorher. Also was man ein bisschen vergisst, ist, dass das Syrien von heute ist nicht mehr das Syrien wie vor ein paar Jahren. Also wir behaupten auch nicht, dass Syrien das perfekte, ideale Land auf der Welt ist, das Beste, was es gibt. Da gibt es einfach kein perfektes Land. Aber Syrien hätte sich nicht gehalten, wenn das auch nicht die inneren Kräfte mobilisiert hätte, sich auch reformiert hätte. Da ist in Syrien einiges passiert, also auf unserer Internetseite steht dazu auch ein Artikel. Auf anderen Seiten gab es ähnliche Rückschlüsse. Also diesen Gesichtspunkt sollte man auch beachten, dass da erhebliche Reformen stattgefunden haben. Auch bezüglich der Kurden gab es erhebliche Verbesserungen. Also das stimmt schon, dass es da Mängel gab oder Probleme. Aber da ist auch einiges passiert und was auch zu beachten ist, dass seit ungefähr einem Jahr gibt es eigentlich so gut wie keine Zusammenstöße mehr zwischen der syrischen Armee und den kurdischen bewaffneten Einheiten. Also es gibt sogar Gerüchte, dass es da ein Geheimabkommen gibt. Es gibt sogar von dieser pseudo-syrischen Opposition, die auf dem Ausland agiert, die behaupten jetzt auch schon, dass die Kurden mit Assad verbündet seien. Also ich sehe das eher so eine erfreuliche Entwicklung, wenn sich da was aufeinander zubewegt. Also ich fände es richtig, wenn die Kurden sich eben an den Aufbau von einer neuen Syrien beteiligen und natürlich dann auch vermehrt Rechte bekommen. Also es ist eigentlich kein Widerspruch. Also die Kurden haben ihre Milizen, in anderen Regionen in Syrien gibt es auch Milizen. Die Armee ist eigentlich nicht mehr die einzige bewaffnete Formation. Es gibt überall Reformen. Also meine Meinung ist, dass es durchaus zusammengehört und zusammenkommen kann. Es gibt auch viele Oppositionelle, die sagen, sie sind jetzt für Assad. Sie wollen Reformen, aber sie sehen halt, es geht auch nicht ohne Assad. Also es geht nur, wenn einfach diese inneren syrischen fortschrittlichen Kräfte sich zusammentun, also dass es nur so geht. Also das heißt jetzt nicht, dass Syrien so bleiben soll, wie es vor ein paar Jahren war, aber man sollte es einfach den Reformprozess in Syrien halt vorantreiben. Oder ich frage mich auch, wenn 2014 Präsidentschaftswahlen sind, warum soll er jetzt Ende 2013 mit Gewalt zurücktreten? Dann sollen halt die Wahlen stattfinden und die sollen halt fair sein, da müssen sich halt Gegenkandidaten finden, hinter denen halt Leute stehen und dann soll man schauen, was passiert. Okay, jetzt bin ich auch abgeschweift, wir haben ja noch andere Themen. Also was ein bisschen übersehen wird, ist, dass Deutschland da durchaus es nicht eine Schattenrolle spielt. Also es ist immer von USA die Rede, Saudi-Arabien, Katar, Israel, ist alles richtig. Aber Deutschland ist da auch nicht ganz ohne. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst, der hat zwei Schwerpunkte, das ist Afghanistan und das ist Syrien. Also da gibt es auch Aussagen von dem Chef, also der sagt halt, man hat halt nicht so viele Ressourcen, da wo man ist, muss man es halt richtig machen. Und einer der Schwerpunkte ist zum Beispiel Syrien, also da mischen die Deutschen eigentlich sehr kräftig mit. Die haben ja auch dann mit allen möglichen Aussagen 2011, 2012 das irgendwie auch vorangetrieben. Sie haben immer gesagt, die syrische Regierung ist am Ende, es ist alles vor dem Zusammenbruch. Also mit solchen Nachrichten hat ja auch der Geheimdienst irgendwie so die Weltöffentlichkeit versucht zu füttern und eben auch so Partei ergriffen. Ein weiterer, also tatsächlich militärischer Punkt ist die deutsche Marine, die verfügt über drei so Spionageschiffe, die halt eine sehr große elektronische Ausrüstung haben. Das sind drei Schiffe. Die gibt es eigentlich so in der Art nirgends auf der Welt. Die Schiffe sind recht alt, aber die sind halt in der Lage, dahin zu fahren. Aber die Elektronik ist sehr modern. Und seit Beginn des Konfliktes ist also eins dieser drei Schiffe dort, die lösen sich regelmäßig ab, die sind halt immer ein halbes Jahr dort, dann muss halt eins wieder auf die Werft, muss zurück, dann kommt ein anderes, die Besatzungen werden natürlich ausgetauscht, die können nicht immer im Ausland sein. Das Ganze ist auch ohne Beschluss des Bundestages passiert, weil es heißt, sie seien unbewaffnet, was auch nicht ganz stimmt. Die haben ein paar leichte Waffen an Bord, um sich halt notfalls selbst zu verteidigen. Also abgesehen davon, dass diese elektronischen Mittel, also das kann man jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie waffenlos ist oder dass es pazifistisch ist oder die können da bis zu 600 Kilometer nach Syrien halt aufklären und sie tun halt diese Informationen eben auch den, also diesen bewaffneten Rebellen, den faschistischen Truppen zur Verfügung stellen. Also das ist schon eigentlich ein erheblicher Fakt. Also die, und diese Schiffe sind immer noch dort. Also die kontrollieren auch, dass keine Waffen zu den Bordern kommen. Ja, das kommt noch dazu. Es gibt auch, das wäre der nächste Punkt, es gibt auch ständige NATO-Schiffsverbände im Mittelmeer, auch im östlichen Mittelmeer. Da sind auch deutsche Schiffe regelmäßig beteiligt. Also es sind immer mehrere deutsche Schiffe im östlichen Mittelmeer. Also kürzlich hat auch die Bundesmarine wieder die Führung von so einem Verband übernommen. Das tut immer so rotieren. Also mal ist die Bundesmarine dort quasi die Führungsnation, mal wieder eine andere. Also es sind ständig erhebliche deutsche, also Militärverbände da an der Front praktisch. Wenn wir schon mal Militär sind, kurz Patriot ist ja schon gesagt worden, dass das Ganze eigentlich eine Inszenierung war, dieser Granatangriff auf die Türkei, also das ist schon gesagt worden, das war NATO-Munition, nachdem die syrische Armee keine NATO-Munition hat, also kann es die nicht gewesen sein. Trotzdem sind die Patriot bis heute immer noch dort. Also abgesehen davon, dass die Patriot ja auch kein Abwehrmittel sind gegen Granaten, also die sind ein Abwehrmittel gegen Flugzeuge oder und gegen ballistische Raketen, aber die sind jetzt kein Abwehrmittel gegen Artilleriebeschuss. Also das, und es gibt auch, es gab auch überhaupt keine aggressiven Handlungen von syrischen Truppen gegen die Türkei. Also es gab ein paar Grenzzwischenfälle, wo ein paar Granaten rübergeflogen sind, wo es Gewehrfeuer gab. Aber es gab definitiv keine Angriffsbewegungen der syrischen Truppen. Also das ist alles ein reiner Vorwand gewesen. Also das wurde ja auch schon richtig vermerkt. Das ist da über so eine österreichische Militärzeitung ist dann eigentlich richtig verbreitet worden, aber eben sehr spät. Aber der Bundestag hat sich bis heute nicht entschlossen, da was zu ändern. Also eher ging es bei den Patriot darum, das vorzubereiten für eine Flugverbotszone. Die können ja auch bis zu 100 Kilometer aufklären nach Syrien rein. Also eher ging es darum, so eine Flugverbotszone, zu der es zum Glück nicht gekommen ist, vorzubereiten und eben halt so hinter der Türkei zu stehen. Also zwischen Deutschland und der Türkei gibt es ja sowieso schon jahrhundertelange Verbindungen. Also das auf militärischer Ebene wird zusammengearbeitet, auf Polizeiebene, auf Geheimnisebene. Das ist auch eine sehr dunkle Geschichte. Also bezüglich der Unterdrückung der Kurden arbeiten auch die deutschen Behörden und die Türken sehr stark zusammen. Also dann gibt es irgendwelche dubiosen Informationen aus der Türkei und dann werden die Kurden, die hier leben, halt entsprechend diese Informationen verfolgt. Also das möchte ich dann auch mal nebenbei erwähnen. Was es auch noch gab, ist aus einer Reihe von, ja, man kann sagen Konferenzen, die haben im Raum Berlin stattgefunden, also auch schon seit 2011, wo halt sogenannte Oppositionelle, das waren aber eigentlich alles Auslandsoppositionelle, die kamen nicht aus Syrien, die wurden auf Kosten des deutschen Staates halt irgendwie zusammengeholt und die sollten quasi geschult werden, vorbereitet werden für das sogenannte neue Syrien. Natürlich war das auch eine Einflussnahme, dass man halt praktisch die irgendwie ausrichtet, also inklusive Strömungen wie der Muslimbrüderschaft, also die haben halt da zusammengeholt und versucht eben quasi zu trainieren und das hat der deutsche Staat also eigentlich alles bezahlt, also davon weiß auch niemand, also aber es ist eigentlich nicht geheim, sondern das kann man eigentlich alles nachvollziehen, das ist eigentlich alles belegt. Was auch noch zu sehen ist, es gibt ja ein EU-Embargo gegen Syrien, also mit erheblichen Nachteil für Syrien, zum Beispiel der gesamte Finanzverkehr, Also der ist quasi stillgelegt. Also da gibt es alle möglichen Restriktionen. Andererseits hat die EU quasi erlaubt, den Rebellen Waffen zu liefern. Also das ist eigentlich ein sehr eklatanter Widerspruch. Also was auch passiert ist, dass Sanitätsmaterial an Rebellen geliefert wurden. Das ganze Ambulanzwagen, die sind dann bei Al-Qaida-Truppen gesehen worden, die aus Deutschland kamen. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, wenn man allen Menschen dort Sanitätsmaterial liefert, aber die werden ja auch gezielt praktisch den Oppositionellen geliefert, der syrischen Bevölkerung, der hilft niemand. Also wir können nicht einmal Spendensammlungen nach Syrien transferieren, das ist unmöglich. Also es gibt nur zwei Wege, es gibt über so orthodoxe Kirchen einen Weg und es gibt über ein paar islamische, schiitische Vereinungen Wege, irgendwie da Geld zu transferieren, aber wir können hier nicht Geld sammeln und humanitäre Hilfe für Syrien auf den Weg bringen. Also für die ganzen Opfer von den Bombenanschlägen, also von den Massakern, also für die ganzen Verletzten und für die Obdachlosen, also ist es eigentlich nicht möglich, da Spenden auf den Weg zu bringen. Ja, jedenfalls nicht direkt, dass wir hier auf dem Konto Geld sammeln, aber gut, also das wird jedenfalls auch behindert. So, was hatte ich jetzt noch? Gut, was auch ist, eben diese ganzen Propagandafeldzüge durch den Massenmedien, das ist ja auch eine Einflussnahme, dass ständig Falschmeldungen verbreitet werden durch ARD, ZDF, also durch die staatlich kontrollierten Medien. Und was wir auch haben, ist, dass halt die Länder, die gegen Syrien stehen, also wie Israel, wie Saudi-Arabien, wie Katar, dass sie halt massive Waffenlieferungen bekommen, das ist ja auch ein Eingriff. Also wenn man allen Ländern in der Region, die da drumherum sind, also wenn die halt massiv praktisch mit Waffen unterstützt werden. Gut, also ich hätte noch so ein paar Sachen, aber das wäre vielleicht das Wichtigste. Falls noch eine Frage kommt, könnte ich noch was nachreichen. Gut, jetzt haben wir noch ein Referat über Lenins Imperialismustheorie. Und danach würde ich ganz gern wirklich was nochmal wirklich besprochen werden muss, meiner Meinung nach, und was, glaube ich, noch nicht von manchen wirklich verstanden wird, ist, dass wir in Syrien drei Fraktionen haben. Wir haben die Regierung und die Regierungsanhänger. Wir haben die Opposition im Land und wir haben die Freie Syrische Armee, die ihres Zeichens in großen Teilen fast komplett von Al-Nusra-Kämpfern, also Al-Qaida-Kämpfern, ausgeht, ausländischen Söldnern und Leuten, also wirklich Leuten, die man als Faschisten bezeichnen muss. Und wie gesagt, es gibt diese drei Fraktionen. Die dritte Fraktion dieser dschihadistischen Kämpfer, die sich in der Freien Syrischen Armee vereinigen, das sind alles Leute, die wirklich vom Westen finanziert werden etc., die keine Syrer sind, die einfach keine Syrer sind. Und das muss man klar sagen. Wer ist zum Beispiel in der Opposition in Syrien? Es gibt, wie gesagt, es gibt diese drei Dinger. Die Regierung, also die progressive Front, die nationale progressive Front. Es gibt das nationale Komitee für Wandel, NCC. Darin sind die ganzen Oppositionsparteien vereinigt. Und es gibt die FSA. Da sind alle westlichen Mächte drin vereinigt. Da würde ich ganz gerne später nochmal kurz irgendwie ein bisschen drüber sprechen, weil das wird, glaube ich, gar nicht wirklich klar so. Aber jetzt hören wir erstmal kurz was über Lenins Imperialismustheorie. Übrigens nochmal eine ganz kurze Sache. Die PJD ist natürlich nicht in der Freien Syrischen Armee, das muss man auch nochmal klar sagen, sondern die PJD kämpft sozusagen als Teil der Nationalen Koalition für demokratischen Wandel. So. Aber da möchten wir einfach später nochmal darauf eingehen, dass wir wirklich auch klar machen, dass die Syrer selbst entscheiden müssen und ob das dann die Opposition ist, die da an die Macht kommt oder das Baath-Regime weiter, da können wir auch nochmal drüber diskutieren etc. Aber es ist wichtig klarzumachen, dass unser Feind die Freie Syrische Armee ist. So, jetzt kommt nochmal hier von unserem Genossen ein Referat über Lenins Imperialismustheorie. Also bevor das Referat jetzt heute, möchte ich nochmal eben ganz klar zu Syrien mal ganz klare Beispiele zum derzeitigen Imperialismus abgeben. Und zwar, es gibt ja die Staatengruppe der Freunde Syriens. Ja. In dieser Staatengruppe sind alle bekannten Imperialisten und Großmächte, außer einen kleinen Imperialisten, Russland. Dann die Ausbildung aller Rebellen, aller, sage ich, die in Syrien sich Rebellen nennen, wobei nur 5% noch den Aussagen der Londoner Strategischen Studie, Büro für Strategische Studie, das ist das bekannteste und ernstzunehmende militärische strategische Studienbüro in der Welt ist und mit den ganzen Geheimdienst zusammenarbeitet, spricht von 5% syrischen Kämpfern bei diesen sogenannten Rebellen oder bei diesem sogenannten Bürgerkrieg. Ja? Ausbildung, alle Rebellen, da bin ich stehen geblieben, in der Türkei, ja, in allen umliegenden Ländern von Syrien. Zum Beispiel werden verletzte sogenannte Rebellen in Israel wieder gesund gepflegt. Ich rede jetzt im Kontext imperialistischer Länder. Israel gehört zu imperialistischen Ländern. Ja? Waffen aus Deutschland, an Saudi-Arabien und Katar. Von da aus an die Contras in Syrien. Beweis, Panzerraketen Milan. Milan sind die effektivsten Panzerabwehrraketen im syrischen Krieg. Sie stammen aus Deutschland und wurden nach Saudi-Arabien, Katar und Arabische Emirate geliefert. Nirgends anders hin. Keine Israelis, keine Türken haben die Milan erhalten. Das könnt ihr nachforschen. In Syrien sind französische Spezialtruppen bei Damaskus im Einsatz gewesen. Beweis, bürgerliche Zeitung, es wurden syrische, französische Spezialtruppen verletzt, ja, nach Libanon ausgeführt. Sie wurden von syrischen Soldaten gefangen genommen in den Gefangenenaustausch mit Frankreich, den Franzosen übergeben. Türkische Spezialtruppen, es sind Türken in türkischer Uniform, ja, in Syrien festgenommen worden. Die gesamte bürgerliche Presse, israelische Kommandos und Luftangriffe. Ich möchte einfach praktisch darstellen, dass der Imperialismus sehr wohl in Syrien direkt und indirekt versucht, ja, und bestimmt nicht aus humanitären Gründen oder weil Assad, ja, und sein angebliches Regime, ja, so menschenverachtend ist. Imperialistische Staaten und Mächte, die keine Skrupel haben, Chemiewaffen in jeder Form gegen jede Bevölkerung dieser Welt einzusetzen. Das ist lächerlich. Ja? Und in dem Kontext möchte ich jetzt mal zu Lenins Imperialismus-Theorie gehen, um zu sehen, ob Imperialismus nach seiner Analyse, ja, und nicht nur nach seiner, der Begriff Imperialismus ist ja älter als Lenin, ja, da waren auch schlaue Köpfe schon dran, ob der heute noch aktuell ist. Ja? Und ich sage gleich vorneweg, die Texte könnten heute geschrieben worden sein. Sogar die Staaten stimmen zum Teil, ja. Und das ist wirklich hochinteressant. Und in dem Kontext sage ich, wer sich heute Anti-Imperialist nennt, ja, oder Antideutscher, ja, ist kein Linker mehr. Okay. Also Lenins bekannteste Werk, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, ist eine Weiterführung einer Arbeit von Marx über die Konzentration von Kapital und Produktion in seinem zweiten und dritten Band. Die entscheidenden Faktoren, was den Imperialismus anbelangt, ist die Konzentration der Produktion und der Monopole. Das heißt, die Konzentration der Produktion ist klar, moderne Industrie, Massenproduktion. Die Monopole ergeben sich aus der Massenproduktion und aus dem Entstehen der Großbanken. Das heißt, wenn ich eine industrielle Massenproduktion habe auf höchstem Stand, ja, dann konzentriert sich nicht nur die Produktion, sondern das Kapital. Das ist vollkommen klar. Die Banken hatten früher die Aufgabe, Geld der Kapitalisten zusammen zu sammeln, zu verwalten und ihnen wieder als Kredit zur Verfügung zu stellen. Daraus entwickelte sich die Eigendynamik der Macht der Banken und internationalen Banken. Ja? Das heißt, dadurch, dass sie das Geld zur Verfügung hatten, konnten sie damit arbeiten und selber so viel Geld, Kapital produzieren, dass sie eigentlich auf das Geld der Kapitalisten nicht mehr angewiesen waren. Jetzt mal ganz verkürzt. Das heißt, der Unterschied des Imperialismus zum Kapitalismus liegt darin, es ist erstmal eine Konzentration der Produktion. Das heißt also, der Kapitalismus im sich entwickelnden Stadion, ja, aus Manufakturen zu Großbetrieben und zur Konzentration, ja, wie Betriebe zum Beispiel in Deutschland in den Jahren 1890 bis 1920 war aus einzelnen Betrieben, ja, also großen Betrieben, Schwerbetrieben, Schwerindustrie, die sich dann zum Beispiel zur Rheinischen Stahl und Kohle Monopol zusammengeschlossen haben. Ja. Das kann man also wahnsinnig gut also auch nachverfolgen, wenn man die Geschichte zum Beispiel von Krupp erforscht. Aus dieser Konzentration geht wieder Krupp und Thyssen hervor, die größer waren als diese vorherigen Monopole. Ja. So, jetzt ist durch diese Monopolisierung von Produktion und Kapital natürlich immer eine Überproduktion von Waren und Kapital da. Ja? Das heißt, dass natürlich jeder Kapitalist dann expandiert in die Welt. Da gibt es genügend Staaten, auch heute noch, die nicht so weit entwickelt sind wie die kapitalistischen Staaten. Man will auf ihre Märkte. Ja? Früher, vor Imperialismus, hat das Kapital wesentlich einen Warenexport betrieben. Sie hatten einen Überschuss an Waren, ja, aber noch keinen so relevanten Überschuss an Kapital. Das hängt mit der Produktion und der Effektivität der Produktion zusammen. Stichpunkt Automatisierung, Maschinen, Roboter. Das ist jetzt natürlich eine Potenz, die weitaus höher ist als in den 40 oder 50er Jahren. Das heißt, dieser Überschuss an Kapital hat sehr früh die Kapitalisten von, also die Imperialisten, den Übergang dann zu den Imperialisten, zu dieser Kapitalexportmöglichkeit gebracht. Und mit diesem Kapitalexport haben sie den Warenexport verdrängt. Heute ist der entscheidende Faktor des Imperialismus der Kapitalexport. Das heißt, sie kaufen auf der Welt alles ein, was geht. Sie stellen auf der Welt Kapital zur Verfügung für unterentwickelte Länder, auch oder sagen wir mal relativ gleich entwickelte Länder, ja. Und dann geht es nicht nur um die Frage der Kritik, Rückzahlung, sondern auch, dass der Imperialismus mit diesem Kapital die Märkte dort beherrscht und die noch verbleibenden einheimischen Kapitalisten und auch Banken erwürgt. Mit den Waren, die sie dazu noch liefern, ja, und dem Kapital erwürgen sie jede nationale entwickelte Produktion oder sich entwickelte Produktion. Ich nehme mal ein Beispiel. In Afrika wird durch die subventionierte Milch aus Europa, die aus Massenproduktion stammt, das ist nur ein kleines Beispiel, wird die heimische Wirtschaft in allen afrikanischen Ländern erdrückt, weil die Milch weitaus billiger produziert wird und weiter gestreut wird und auch technisch so behandelt wird, dass sie weitaus länger hält als die einheimische Milch, auch wenn sie nicht so gesund ist, wird der einheimische Markt ausgetrocknet. Ja? Und das ist nur ein kleines Beispiel. Nimmt man zum Beispiel die Computer- oder Elektronikindustrie oder Mikroprozessorenindustrie. Also jeder weiß, ja, was hochentwickelten Staaten auf dieser Welt damit erreichen und wirklich erreichen können auch, ja. Das heißt, dass ein Land wie Syrien, ja, um das mal effektiv darzustellen, ja, lässt den Imperialismus nicht so auf seinen Markt. weil die nationale Bourgeoisie, ja, eben interessiert ist, selber zu wachsen, ja, sich zu entwickeln und ihre eigenen Produkte im Land auf den Markt zu bringen. Dann gibt es dazu noch geostrategische Erwägnisse. Aber jetzt mal zu dem Markt. Das heißt also, in Syrien ist es konkret so, die Rohstoffe sind auch noch wichtig, gut, konkret so, der Imperialismus, der amerikanische und westliche Imperialismus konnte diese Märkte jahrzehntelang nicht durchdringen. Ja? Durch den Kapitalexport in den 60er, 70er, 80er Jahre bis in die 90er hat sich das zäh hingezogen, dass sich internationale Kapitalkonzerne in Syrien einkaufen konnten. Und dass die Wirtschaft in Syrien auch jetzt in Richtung Liberalisierung gesteuert wurde. Nur die nationale Bourgeoisie in Syrien ist so stur, ja, wie sie in vielen anderen Ländern dieser Welt war, wie auch Gaddafi zum Beispiel, ja, nachweisbar. Mit UNO-Zahlen kann man nachweisen, na, was in Syrien oder Libyen, wie Gaddafi eben noch dort war, sich den Imperialismus entgegenstellten. Ja. Das heißt, Syrien, es sind zwei Faktoren des Imperialismus. Einmal, der Markt konnte nicht durchdrungen werden, wie sich es vorstellte. Syrien ist ein Verbündeter des Iran und der Hisbollah. Und Syrien ist und steht gegen die imperialistischen Ambitionen Israels. Und dieser Punkt, ja, hat den Topf zum Überquellen gebracht. Ja? Das heißt, sie konnten keinen direkten Angriff führen, weil Russland und China, ja, und der Iran geostrategische und ökonomische Interessen an Syrien haben. Es läuft hier nichts auf der Welt ohne Ökonomie. Ja? Also Gaspipelines, ja, aus dem Iran zum Beispiel, ja, über Syrien oder von Syrien weg, mit Schiffe liefern wir an und so weiter. Dann ist es ein geostrategischer Punkt. Wer Syrien hat, stoßt auf Iran zu, sitzt vor Irak, Jordanien und dergleichen, ja. Also alle diese Faktoren, ja, und dieser nicht durchdringende Markt hat die Imperialisten zur Tabula rasa gebracht, ja. Dass sie jetzt aufgrund der Russen und der Chinesen, ja, nicht die volle Militärmacht ausspielen konnten und auch die Iraner nicht zu unterschätzen, haben sie die Contras geschaffen, wie Nicaragua, ja. Diese Beispiele der Contras sind uralt. Man könnte in die Frühzeit gehen. Auch die Römer haben schon Contras benutzt. Germanische Hilfsstämme, ja. Germanische Hilfsstämme, keltische sogar, ja. Das ist nichts Neues in der Geschichte. Was neu ist, sind die Massenmedien, die hier in Europa, ja, eine wirklich barbarische Lügenkampagne gegen alle Länder, die sich gegen den Imperialismus stellen, von Zaun bricht, ja. Und das ist neu, ja. Und neu ist natürlich auch der Macht, die Macht der Imperialisten durch ihre enorme Produktion an Kapital und Waren, ja. Betrifft auch die Waffen, ja. Waffen sind ein enormes Geschäft, ja. Also, wenn Deutschland Leopardpanzer, ja, an die Türkei liefert. Wenn Deutschland Leopardpanzer an Saudi-Arabien liefert, ja. Und zwar hunderte und modernste Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen, Roland-Systeme, ja. Roland ist einer der modernsten Abwehrsysteme für tieffliegende Flieger. Das liefern die Saudi-Arabien, ja. Das liefern sie niemand auf der Welt. Dann ist wirklich die Frage, wie zielgerichtet, ja, hier der Imperialismus seine ökonomischen und strategischen Erwägungen in Syrien und vergleichbaren Ländern durchsetzt. Und da ist eben die leninistische Aussage, ich lese mal jetzt mal im Klartext vor, absolut zutreffend, heute noch zutreffend, ja. Also ich könnte einige Zitate aus diesem Buch vorlesen, die, ich sagte ja schon, wie aus Auge heute noch treffen würden, aber ich versuche es kurz zu machen, dass einmal ein Originaltext da nochmal herkommt. Ja. Mir geht es auch nicht allein jetzt um die Person Lenin und seine Analyse die gut ist, die aber andere in einer ähnlichen Richtung auch hatten, sondern weil eben das sehr kompensiert dargestellt ist. Ja. Moment, ich muss finden. Ja, okay. Es trifft übrigens auf Griechenland hervorragend zu. Er schreibt, das Finanzkapital erzeugt die Epoche der Monopole. Die Monopole sind überall Träger monopolistischer Prinzipien. Anstelle der offenen, anstelle der Konkurrenz auf offenem Markt tritt die Ausnutzung der Verbindung zum Zweck eines profitablen Geschäftes. Die gewöhnlichste Erscheinung ist, bei der Anleihe wird zur Bedingung gemacht, dass ein Teil der Anleihe zum Kauf von Erzeugnissen des kreditgebenden Landes, vor allem Waffen, Schiffe und so weiter, verausgabt wird. Griechenland musste mehrere U-Boote, Panzer und Flugzeuge abnehmen, bevor sie diese Kredite bekamen. Frankreich hat in den letzten 2 Jahrzehnten sehr oft zu diesem Mittel gegriffen. Originaltext Lenin. Frankreich ist auch in Syrien sehr stark involviert, wie wir wissen, sogar mit Spezialtruppen. Dass sie auch Waffen liefern über Türkei und Jordanien, ist einigermaßen bekannt. Der Kapitalexport wird zu einem Mittel, den Warenexport zu fördern. Also ich meine, das sind Sachen, die absolut aktuell sind, ja. Und die also nicht überholt sind, weder inhaltlich noch dem wirtschaftlichen System des Kapitalismus, noch dem politischen System des Kapitalismus. Ja. Systeme definieren sie nach ökonomischen Inhalten. Ja. Das Imperium der Römer zum Beispiel, ja, hat sich nicht durch Kapitalexport definiert oder geschaffen, sondern durch militärischen Angriff, durch Beherrschung der Märkte, durch Einführung ihrer Waren, ihres Systems und entscheidend die Arbeitskraftausbeutung der Sklaven. Das war ein Sklavenhaltersystem auf Latifundien und in kleinen Manufakturen. Aber wir haben das heute nicht. Und wenn diese Faktoren irgendwo auf der Welt existieren, ja, dann, so wie ich es jetzt geschildert habe, dann kann da kein entwickelter Kapitalismus sein, ja. Und das unterscheidet allein schon den Kapitalismus vom Sklavenhaltertum, vom Feudalismus, der dann eben die Landbebauung natürlich vollkommen und die Ausnutzung von Bergwerken und Erzen und dergleichen dann natürlich gesteigert hat und wo natürlich der leibeigene Bauer das Ausbeutungsobjekt und der Mehrwertgeber war, ja, ist auch kein Vergleich zum Kapitalismus oder hochentwickelten Imperialismus, ja, weil da auch keine Großfirmen und keine Monopolen und keine Monopolbanken existierten, ja. Und das ist der wesentliche Unterschied, ne? Und wenn Lenin sagt, ja, Imperialismus bedeutet Krieg, dann sagt er, dass die Expansion des Kapitals und der Beherrschung der Märkte, ja, ein entscheidendes Monument des Imperialismus darstellt und nicht des Kapitalismus in seiner einfachen Form. Und wenn man das so nicht sehen will, dann stochert man in der Geschichte rum und in der Politik wie ein Blinder. Sag jetzt ich mal. Okay, ich denke mal, die Zeit reicht. Es wäre noch mehr zu sagen und zu erklären, aber da muss man sich heute damit befassen. Der Imperialismus als höchste Stärke des Kapitalismus, Lenin, lesen, verstehen, zeitlich einteilen. Okay, danke. Entschuldige. Ja. Ich möchte zur deutschen Politik, weil wenige Menschen das wissen, ein paar Sätze sagen. 1841 marschiert eine europäische Armee mit der Osmanischen Armee und erobert Syrien. Diese Armee wurde geführt von General Augustus Jochmus, der später hier in Deutschland Außen- und Marineminister war. Ich sage kurz, seit 1841 bis heute hat sich die Politik der deutschen Imperialisten, die anti-arabische Politik, nur ihre Maske ausgetauscht. Dort wurde am 24. Februar 1841, ich habe das Dokument den Kollegen gegeben, die Kolonialplan, der Plan der kolonialen Eroberung Syrien im Besitzen Jerusalem, im Besitzen Damaskus verkündet. Und dann begann man quasi Zehntausende von Kolonialsiedlern zu bringen und hauptsächlich in die drei südwestlichen Provinzen Syrien, Akka, Nablus und Jerusalem anzusiedeln. Bis zum Ersten Weltkrieg waren 56.000 Siedler, 426.000 Dunum waren geraubt und 54 Wehrdörfer für die Siedler. Während des Ersten Weltkriegs wurde unser Volk terrorisiert von einer Armee von drei deutschen Generälen. Friedrich Freiherr Chris von Christenstein, der war General der Artillerie und Oberbefehlshaber der Asienkorps. Tausende vom Syrer sind ermordet, sind eingekerkert, die einen Widerstand geleistet haben gegen die osmanische Terrorherrschaft und die deutschen Besatzer. Ein zweiter General, Erich von Falkenberg, und der dritte General hieß Otto Lahmann von Sandes. Die gesamte Archiv, ich habe einen früheren Person namens Westerwelle geschrieben, er soll in seine Archiv lesen, welche ungeheuren Verbrechen. Ja. Dann 1898 beehrte uns Kaiser Wilhelm II. In Jerusalem, und er hat am 2. November 1898 mit den deutschen Kolonialorganisationen der Zionisten vor Ort in Jerusalem seine Kolonialpläne erörtert. Zum Schluss im Ersten Weltkrieg, was passiert ist? Die Araber waren quasi Verbündete England und Frankreich in diesem Krieg. Man hat ihnen einen Vertrag gegeben, dass sie ihre Selbstbestimmung und Unabhängigkeit erlangen. Was ist passiert? Unser Land Syrien wurde erst in drei Teile. 1700 Quadratkilometer wurde an die Türkei abgetreten. Die anderen beiden Teile, die okkupierten nördlichen Regionen und die okkupierten südlichen Regionen. Die okkupierten nördlich wurde von Frankreich besetzt, wurde zerstückelt in zwei Staaten, Syrien und Libanon. Die okkupierten Süden wurde von den Engländern in zwei Staaten, Jordanien und Palästina. Aus dem arabischen Palästina wurde eine zionistische Kolonialregime, weil die britische Besatzer sich verpflichtet haben, aus dem arabischen Palästina einen europäischen Kolonialstaat. Das ist eine Geschichte, die seit 1841, ich sage das deswegen hier zum Schluss, weil ausgerechnet die schuldige Achtung für den Opfer der Nazi-Barbarei instrumentalisiert wird, hier zur Unterstützung von einem Kolonialverbrechen. Ich erinnere, wir sind hier in München. Die Zionisten haben für Juni 1897 ihren ersten Kongress nach München einberufen. Die jüdische Gemeinde ist auf die Barrikaden gegangen und hat sie aus der Stadt verjagt, so dass sie quasi in den Spielcasino von Basel. Es gibt einstimmige Beschluss, der deutsche Rabbinerrat gegen diese Kolonialorganisation. 1933, es gab 11 jüdische Organisationen in diesem Lande. Die Zionisten haben bei den Wahlen zur jüdischen Gemeinde 1,68% bekommen. 82% hat der Zentralverein Deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens in seinem Programm, hieß es, gegen Zionismus und Nazismus. Die Nazis haben 10 jüdische Organisationen zerschlagen. Und sie haben die Gemeinde zwangvereinigt durch Heydrich 1935, unter der Führung der Zionisten. Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel festzustellen, haben die Zionisten 150.000 Menschen jüdischen Glaubens als Kanonenfutter der Wehrmacht zur Verfügung gestellt? Sie können im Netz gehen und geben Hitler Jewish Soldiers, das ist einen eine Promotionarbeit, die mit Summa Cum Laude von einer amerikanischen Universität, hier Auswertung der Archiv in München. Kurzum, es geht nicht um Juden, denn die deutschen Imperialisten sind nicht mal in der Lage, die Gräber von den Nazis ermordeten Juden hier zu beschützen. Es geht auch nicht um Israelis. Hier in München wurde ein israelischer Professor, bekam ein Redeverbot, weil er hier einen Vortrag über die Transfer der Palästinenser gehalten. Es geht um Kolonialfaschisten. In unserer Region gibt es Platz für alle Menschen jüdischen Glaubens der Welt. Aber nicht für einen Kolonialverbrecher. Nach 131-jähriger Kolonialherrschaft der Franzosen in Algerien hatten wir 97,3% an Analphabeten. Das, was hier als Kultur vermarktet wird, ist der Gipfel der Barbarei. Kurzum, die deutschen Imperialisten haben eine verbrecherische Politik, die Unterwerfung und Plünderung unserer Völker. Und wenn hier in der Bundesrepublik 3 Kolonialkonferenzen, wo Firmen bereits jetzt die Einkommenquellen in Syrien unter sich auftaule, sagen wir ihnen schlicht und ich meine, ich möchte dazu etwas sagen, wir haben nicht nur Kolonialverbrecher zu uns. Während die Nazi-Barbarei kamen nach zum Beispiel zu uns Arnold Zweig, Lea Gründig, Louis von Beck, großartige Humanisten. Arnold Zweig hat eine Zeitschrift Orient Haifa heraus, wir haben sie im Reprint herausgegeben. Dieser Kiosken sind verbrannt, die Druckerei von Arnold Zweig in die Luft gesprengt. Er hat in der letzten Nummer geschrieben, wir Antifaschisten aus Deutschland sind nicht einem Faschismus entflohen, um ein anderer Faschismus zu verfallen. Wir kommen wieder, wir sind schon da. Mir geht es nur darum, die deutschen Imperialisten unterstützen die Kolonialverbrecher der Zionisten nicht aus schuldiger Achtung vor den Opfer der Nazi-Barbarei, sondern in Fortsetzung einer kriminellen Politik, die seit 1840 bis zu unserem heutigen Tag andauert. Ja, ich würde ganz gern noch mal ganz kurz sozusagen, vielleicht, du wolltest noch mal ganz kurz was sagen und ich würde dann noch mal ein Abschlusswort machen, aber es gibt danach noch eine offene Diskussion, wenn Leute noch Diskussionsbedarf haben. Ich meine, wir sind jetzt hier seit fast 2 Stunden, deshalb wollte ich irgendwie erstmal ein kurzes Abschlusswort sagen und danach noch eine offene Diskussion machen. Ja. Also, ich stelle mal jetzt was in den Raum, ja, eine Aussage. Und zwar, ein Mensch sagte, wir wollen in Syrien einen multikulturellen, multiethnischen Staat erobern, schaffen. Also der syrische Staat, und zwar sind es Aussagen eines führenden FSA-Vertreter. Der syrische Staat ist multikulturell und multiethnisch. Wer das nicht weiß, braucht sich mit Syrien nicht auseinandersetzen. Der syrische Staat ist ein bürgerlicher Staat. Ja, wer hierher geht und sagt, wow, der bürgerliche Staat verteidigt sich. Der bürgerliche Staat gibt Völker, Minderheiten und ethnischen Minderheiten nicht die Rechte und nicht jene Rechte und die Rechte. Dann schaut euch bitte auf der Welt um und es soll keine Rechtfertigung sein für Fehler. Aber es gibt genügend Staaten, die viel schlimmer damit umgehen. Ja, weitaus schlimmer. Wenn man Syrien, wie es zuletzt ein Referent auf einer Veranstaltung machte, ja, die Behandlung der Kurden durch Assad und seinen Leuten mit die Behandlung der Kurden im Irak vergleicht, was der machte, ja, da weiß ich aber nicht, wo die tausende Giftgastoten der Kurden in Syrien liegen. Ich habe sie nicht gesehen und nicht gehört. Ich habe auch nicht die Lager gesehen, wo die Kurden eingesperrt waren in Syrien, wie sie im Irak eingesperrt waren. Ich habe auch nicht von der Folter gehört, die in Irak angewendet wurden gegen die Kurden. Habe ich nicht gehört. Kein Kurde kann es mir sagen. Dass der syrische Staat kein hochentwickelter bürgerlicher Staat ist. Dass er repressiv ist. Auch gegen Minderheiten, gegen Linke und gegen verschiedene fortschrittliche Kräfte. Das ist vollkommen klar. Sucht mir einen bürgerlichen Staat auf dieser Welt, im Verhältnis zu Syrien, der besser ist. Ich sehe die meisten als schlechter. Und wenn ich jetzt sage, als deutscher Linker, ja, ich kann doch keinen Staat unterstützen und ein Regime, der repressiv ist, der die Kurden unterdrückt, ja, der, ja, warum unterstützt man dann Staaten zum Beispiel wie Aserbaidschan? Ja. Oder wie den Kosovo, der jetzt als Staat gegründet wurde oder als Staatenteil. Oder auch Kroatien. Ja. Der Kosovo ist jetzt ein ethnisch reines Gebiet, in Anführungsstriche, der Kosovaren. Keine Araber mehr. Keine jüdischgläubigen Menschen mehr. Keine Serben mehr. Das ist genau das, was die NATO vorher, nämlich Jugoslawien vorgeworfen hat, dass sie einen ethnisch reinen Staat erschaffen wollen. So ein Blödsinn. Und diese Vergleiche muss man doch nehmen. Wer redet denn von Syrien, dass sie Sozialisten sind oder Kommunisten sind? Doch nur die Bürgerlichen vor 10 Jahren. Nicht mal die sagen es jetzt mehr. Aber es war auch nie. Nur bestimmte soziale Errungenschaften in Syrien und Libyen, ja, waren weit über die der bürgerlichen Staaten hinaus. Und wer das nicht sehen will, der sieht nicht die Realität. Und wenn dieser Staat jetzt, ja, durch wirklich grausamste Methoden der Imperialisten an der Bevölkerung, ja, massakriert wird, ja, und behauptet, ja, in Syrien gibt es eine Opposition, ja, und die ist ja relevant. Ja, dann soll er sie mir zeigen. Er soll sie mir zeigen. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel eine Organisation wie Adopa Revolution, ja, sich auf Oppositionsgruppen beruft, ja, die alle in den Gebieten der sogenannten Rebellen liegen. Ich habe im Internet auf ihrer Seite und ihren Links, ja, und den vergleichbaren Städten und Dörfern kein Gebiet gefunden, das unter Kontrolle der syrischen Armee liegt. Dafür wird Geld gesammelt, ja, und es wird behauptet, dass eben in diesen Bereichen demokratische und dergleichen Organisationen geschaffen wurden. In Bereichen von, ich sag's mir klar und deutlich, Islamfaschisten wird keine demokratische Entwicklung möglich sein. Danke. Ich möchte nochmal einmal ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, auf die wir wirklich, glaube ich, heute bisher vollständig vergessen haben. Und dann würde ich noch ein kurzes Abschlusswort sagen und nochmal dazu auffordern, durchaus eine Diskussion hier zu starten. Ich möchte aber hier niemanden länger verpflichten, noch da zu bleiben. Was man sagen muss, Syrien, also um die kürzere Geschichte sozusagen zu beleuchten von Syrien. Syrien schloss sich damals, wo die syrische kommunistische Partei aus diversen Gründen dagegen war, weil sie ihre nationale Unabhängigkeit mehr oder weniger verloren hätte, etc., schloss sich Syrien in den 50er, 60er Jahren der Nassas-Bewegung an und vereinigte sich sozusagen mit Ägypten zu einer Union. Danach folgten in den 60er Jahren verschiedenste Staatsstreiche und letztendlich kam dann an die Macht, also man muss vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, es war ein marxistischer General in Syrien, der diese Union mit Nasser initiiert hatte, obwohl die kommunistische Partei dagegen war. Die kommunistische Partei wurde danach auch mit ziemlichen repressiven Maßnahmen mehr oder weniger in Syrien funktionsunfähig gemacht. Es kam dann aber in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre dazu, dass linke Kräfte aus der Baath-Partei an die Macht putschten. Diese linken Kräfte waren dann geführt mit von Hafez al-Assad. Und damals war sozusagen die Idee verschiedenster Gruppen in Syrien, wir wollen Sozialismus machen. Dazu gehörten die Baathisten, die Nasseristen, die Kommunisten und diese stellten eigentlich sozusagen die Mehrheit im Land dar. Ich möchte dazu ganz kurz eine kurze Sache der syrischen kommunistischen Partei sagen. Die KP Syriens sucht die Kooperation mit allen antiimperialistischen, antizionistischen und antireaktionären Kräften, deren Ziel es ist, den Sozialismus in Syrien aufzubauen und für die Einheit zwischen den arabischen Ländern eintritt. Diese Kooperation sollte in einer Form der nationalen progressiven Front, das ist diese Front, die heute noch mehr oder weniger regiert, ähnlich übrigens der nationalen Front, die auch in der DDR regierte, stattfinden. Die nationale progressive Front ist das einzige Instrument, das einen revolutionären Prozess leitet. So, das möchte ich ganz kurz dazu sagen. Das heißt, Syrien war lange Zeit ein Land, was sich auf dem Weg zum Sozialismus machen wollte. Das kann man auch bis heute noch in der Verfassung von Syrien von damals, 73, glaube ich, oder 74, nachlesen. Diese Verfassung wurde jetzt 2012 im Zuge der Reformen abgeschafft, aber das nur so als Randinformation. Man muss, glaube ich, auch noch ganz kurz dazu sagen, Syrien gehörte sozusagen zu den Ländern, die, wie Said schon gesagt hatte, zur Achse des Bösens gezählt wurden. Achse des Bösens deshalb, weil sie sich dem US-Imperialismus verweigerten. Da haben wir zum Beispiel Länder da drauf, wie Libyen, Syrien, Irak, der angegriffen wurde, etc. So, was ist dann passiert? Wir hatten 2011 Volksaufstände in der arabischen Welt. Volksaufstände in Tunesien, später auch in Ägypten. Die Menschen dort sind auf die Straße gegangen, weil sie keine Arbeit hatten, eine hohe Arbeitslosigkeit, 50% teilweise, weil sie nichts zu essen hatten, etc. So. Das Problem ist für die Imperialisten, die hatten in diesen Ländern mehr oder weniger Lakaienregierungen, Diktaturen, die sie für ihre Zwecke einspannen konnten. Aber es kam zu diesen Volksaufständen, die diese Diktatoren gestürzt hat. Nun ist die USA und die ganzen europäischen Imperialisten, die Franzosen, die Deutschen etc., sind hingegangen und haben sich überlegt, was können wir dieser progressiven Volksbewegung, die dort stattfindet, entgegensetzen. In der arabischen Welt gibt es fast keine progressiven Staaten mehr. Es gab zwei Staaten, die als einzige in irgendeiner Form progressiv waren und eventuell ein Modell sozusagen oder eine Unterstützung für progressive Kräfte in der Region sein hätten können. Das waren Libyen und Syrien. Das waren die einzigen Staaten in dieser arabischen Region, die man als wirklich progressive Kräfte, antiimperialistische, antizionistische Kräfte begreifen konnte. Daraufhin war es so, dass ein Aufstand, ein islamistisch-dschihadistischer Aufstand von Al-Qaida-Faschisten in Libyen gemacht wurde. Es gibt sehr, sehr gute Dokumentation, was da wirklich passiert ist in Libyen. Es waren nämlich Millionen von Menschen auf der Straße für das libysche Regime. Es waren keine Leute auf der Straße, die gegen das Regime waren, sondern es waren bewaffnete Al-Qaida-Einheiten, die in dieses Land gegangen sind. Das Gleiche ist auch in Syrien passiert. Wir hatten am Anfang, wenn wir darüber reden, was sind die Ursachen, die Faktoren sozusagen, die diese in Anführungszeichen Revolution ausgelöst haben in Syrien. Dann reden wir darüber, sie sagen immer, dass sozusagen der 15. März 2011 der Beginn dieser Revolution in Syrien war. Da waren aber keine Menschen auf der Straße in Syrien. Das ist ein Fakt, den man auch nachlesen kann. Das Interessante ist, es gab dann aber Verhaftungen von drei Kindern. Das wird immer als der Auslöser sozusagen dieses Aufstands angesehen. Diese drei Kinder wurden verhaftet und scheinbar gefoltert. Daraufhin war es so, dass die Regierung sofort eine Untersuchungskommission einleitete, um herauszufinden, was dort wirklich passiert ist mit diesen Kindern etc. Diese Arbeit dieser Untersuchungskommission wurde völlig blockiert von oppositionellen Kräften sozusagen, also oppositionellen Kräften in Anführungszeichen, weil wir reden hier von der Muslimbruderschaft, die in Syrien bereits in den 80er Jahren einen Aufstand gemacht hat und diesen Aufstand sozusagen mehr oder weniger wiederholt hat auch jetzt. Diese Leute, es gab, wir müssen sagen, was man jetzt noch dazu sagen muss, in den letzten 10 Jahren unter Assad massive Reformen. Das heißt, wir hatten vorher in Syrien wirklich sehr viele sozialistische Anleihen sozusagen. Das heißt, wir hatten eine volle Krankenversorgung, ein voll funktionierendes Sozialsystem. Es gab keine armen Menschen in Syrien. Den Leuten ging es gut. In den letzten 10 Jahren gab es massive kapitalistische Reformen, die von der Assad-Regierung ausgingen. Die Leute sind verarmt in Syrien und haben sich leichter für diese faschistischen Machenschaften einspannen lassen. So. Dann gab es 2011 diesen Muslimbruderaufstand, den man da wirklich als Muslimbruderaufstand auch bezeichnen muss. Es gab natürlich auch Menschen, ganz am Anfang von 2011, da waren auch Menschen dabei, die auf die Straße gegangen sind, noch friedlich, um ihren Ausdruck zu bringen, dass sie, sag ich mal, unter diesen Reformen, unter diesen kapitalistischen Reformen leiden. So. Als diese Menschen auf der Straße waren, wurde auf sie geschossen. Die Frage ist, von wem wurde auf sie geschossen? Diese Leute, die auf sie geschossen haben, sind bis heute nicht wirklich identifiziert. Es ist davon auszugehen, dass diese Leute, die auf diese Demonstranten geschossen haben, und das haben wir in Libyen gesehen, und es gibt dazu auch teilweise Dokumente in Syrien und Zeichen, wo man das in Syrien sehen kann, dass diese Leute gezielte Eskalationstruppen waren, entweder der Muslimbrüder oder auch der CIA etc., um auf Demonstranten und Regierungskräfte gleichzeitig zu schießen. Das heißt, diese Leute haben auf der einen Seite auf Demonstranten geschossen und auf der anderen Seite auf die Polizei, um diese beiden Kräfte gegeneinander gezielt aufzuhetzen. Das muss man wirklich sehen. Und das ist so passiert. Diese Leute haben wirklich auf alle geschossen, um einen Konflikt eskalieren zu lassen hier. Und man muss wirklich sagen, es gab einfach diese Massendemonstrationen oder so, wie man sie in Tunesien und Ägypten gesehen hat, die gab es in Syrien nicht. Das ist einfach eine Falschdarstellung, die gab es so nicht. Und ich möchte nochmal ganz kurz klar machen, wir haben in Syrien sozusagen, wie gesagt, diese drei Kräfte. Die Regierung, da ist die Baath-Partei und die zwei syrischen kommunistischen Parteien beteiligt und noch ein paar andere Parteien, kleinere. Und wir haben die Nationale Front für Wandel. Da ist unter anderem die PJD mit dabei. Da sind kleinere sozialdemokratische, sozialistische Parteien mit beteiligt. Und das ist die wirkliche Opposition in diesem Land. Diese FSA ist nicht die Opposition in Syrien. Die sind keine Syrer. Und meiner Meinung nach haben nur die Syrer selbst zu entscheiden, was in ihrem Land passieren soll und was dort gemacht werden soll. Und das sind eben die Regierung und die Kräfte, nationalen Kräfte für den Wandel. So, ich möchte sagen, dass es wichtig ist für uns als Linke, es gibt sozusagen drei Kräfte, die meiner Meinung nach unterstützenswert sind. Das ist einmal die syrische kommunistische Partei, die in der Nationalen Front an der Regierung ist, oder eine von den beiden syrischen kommunistischen Parteien, die eine ist etwas revisionistischer eingestimmt, meiner Meinung nach. Dann die PJD, die Volksverteidigungskräfte. Und es gibt einen syrischen Volkswiderstand, Mukwame Syria, die sozusagen Volksbrigaden in der Gegend um Iskanderun zur Türkei Volksbrigaden gebildet haben, um diese faschistischen Kräfte abzuwehren. Diese drei Kräfte gibt es an Linken in Syrien und diese sollten wir unterstützen. Und es ist auch wichtig für uns sozusagen als Internationalisten auf die Straße zu gehen, auch hier, und klarzumachen, dass wir eine NATO-Intervention in Syrien auf alle Fälle ablehnen und dass wir alles dagegen tun müssen, damit diese NATO-Intervention nicht stattfindet. Denn eine NATO-Intervention in Syrien würde nicht nur bedeuten, dass das Regime gestürzt wird, dass die Kommunisten abgeschlachtet werden. Es würde bedeuten, dass die Opposition abgeschlachtet wird. Die PJD wird abgeschlachtet. Die kompletten Kräfte für den Wandel, alle werden abgeschlachtet. Wenn diese FSA-Rebellen sich durchsetzen, dann wird es in Syrien keinen Staat mehr geben. Dann haben wir nichts, über das wir diskutieren können. Dann haben wir keine politischen Parteien mehr, sondern wir haben Menschen, die kämpfen gegen den Faschismus. Das ist das aktuell, was wir auch in Libyen haben. So, und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns als Internationalisten gegen diese Intervention stellen, dass wir gegen die FSA uns auf die Straße begeben, ob das in Solidarität mit den Syrern ist, den Kurden oder sonst was, ist es egal. Das sind alles Menschen, die unsere Unterstützung brauchen in Syrien und wir müssen gemeinsam gegen die NATO-Intervention auf die Straße gehen. Und unsere Solidarität, wenn wir hier auf die Straße gehen, gegen den Imperialismus kämpfen, die erreicht auch die Menschen dort. Ich möchte dazu noch ein letztes Zitat sozusagen von einem vietnamesischen General, der jetzt vor kurzem gestorben ist, anbringen. Der heißt General Nguyen Giap. Und er hat in seinen Memoiren geschrieben, die hießen, wie wir den Krieg gewannen. Dieses Zitat finde ich sehr passend. Nach der Tet-Offensive, also der Offensive der US-Amerikaner, wo fast das komplette vietnamesische Territorium erobert wurde, planten wir, unsere Niederlage zu verhandeln. Dann sahen wir die Berichte aus dem amerikanischen Fernsehen, wie sie logen und die Wahrheit verfälschten. Und wir sahen die Antikriegsproteste in den USA, wie die Amerikaner in den Straßen gegen die Regierung marschierten und randalierten. Wir waren außer uns vor Glück. Wir gingen von einer Strategie der geordneten Niederlage zu einer Strategie einige Stunden, einige Tage und später einige Wochen und Monate weiter durchzuhalten. Vielleicht würden uns die Demonstranten in den USA den Krieg zu gewinnen helfen. Und hätte es Organisationen wie Vietnam-Veteranen gegen den Krieg nicht gegeben, hätte es nicht diese Organisationen gegeben, hätten wir wahrscheinlich aufgegeben. Das heißt, alles, was wir hier machen, kriegen diese Leute vor Ort auch mit. Und sie sehen, dass wir hier ihr Leben und ihr Kampf gegen den Faschismus und Imperialismus unterstützen und mit ihnen kämpfen. Und das ist absolut wichtig, dass wir das auch hier machen. Danke. Ich würde jetzt ganz gerne noch so eine offene Diskussion machen, wo wir noch weiter diskutieren können. Ich würde jetzt offiziell erstmal sozusagen die Veranstaltung mehr oder weniger beenden, weil wir haben jetzt 2 Stunden genau gemacht, aber wir können hier noch weiter bleiben und diskutieren. Ich möchte jetzt einfach so übergehend weitermachen. Es gab, glaube ich, einfach, ich möchte jetzt einfach noch ein paar Fragen aus dem Publikum auch und Redebeiträge. Du hattest dich schon die ganze Zeit gemeldet. Ja, ich hatte mich gemeldet. Jetzt bin ich natürlich vollkommen erschöpft durch den Redeschwall. Ich habe eigentlich zwei Punkte anführen wollen, aber jetzt ist natürlich schon sehr spät. Das eine ist der Imperialismus. Du hast ja das Referat über den Lenin und den Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus gehalten. Es ist eine Frage, die mich schon seit Jahren umtreibt. Ich habe da noch keine gescheite Antwort bekommen und deine hat mich jetzt auch nicht befriedigt. Wenn wir vergleichen die Welt, wie sie, wann hat er das geschrieben, 1907 oder 1916 geschrieben hat, wenn wir die Welt 1916 vergleichen mit der von jetzt fast 100 Jahre später, ist natürlich immer noch Kapitalismus und es gibt immer noch Großmächte und alles. Die Frage ist, für mich, können wir das, was Lenin beschrieben hat und als Imperialismus hier vorgestellt hat, ist das das, was wir heute noch sehen? Ist Globalisierung nur ein Begriff oder hat sich dahinter tatsächlich etwas verändert, sodass wir heute die alten Muster des Imperialismus nicht mehr eins zu eins übernehmen können? Ich finde, es eine ganz wichtige Frage. Ich will nur mal ein Beispiel nehmen. Damals war es so, es gab einige hochentwickelte Staaten. Es gab England, Frankreich, die USA und Deutschland und vielleicht noch das eine und das andere. Und es gab Teile Russlands, die hochentwickelt waren. In die Industrie in Leningrad und Moskau, damals hieß es noch Petersburg, wie heute auch. Das waren Zentren und ringsherum war eine große, weite Welt, die von diesen Staaten imperialistisch beherrscht wurde. Heute haben wir eine ganz andere Welt. Heute haben wir eine Welt, wo es andere Staaten gibt, die eine höchst entwickelte Industrieproduktion haben, in Asien, in Lateinamerika, in Europa, in den USA, sodass die Diskrepanz zwischen den wirtschaftlichen imperialistischen Zentren und dem Rest der Welt heute sich ganz anders darstellt. Ein Punkt, den du benannt hast bezüglich des Imperialismus, ist der Kapitalexport und dass das imperialistische Kapital hingeht und in den anderen Ländern Dinge aufkauft. Jetzt frage ich dich, das imperialistischste Land der Welt kann heute nichts mehr aufkaufen. Im Gegenteil. China kauft auf, was geht. Also könnten wir zumindest sagen, unter Umständen ist China, hast du ja vorhin auch angedeutet, was ich sehr schön fand, unter Umständen ist China heute auch ein imperialistisches Land, aber unter Umständen müssen wir heute vielleicht auch über den Begriff nochmal nachdenken. Also Ich wollte zu zwei Dingen was sagen. Jetzt ist das schon so lang geworden, aber jetzt ist es eh schon so spät. Jetzt sage ich auch zu dem anderen Thema noch was, um zurückzukommen auf Syrien. Du hast vorhin auch, Hans, den Vietnamkrieg erwähnt und wie wir damals alle gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. Und heute ist es ein kapitalistisches Land. Das ist ja ein interessanter Punkt, den man auch berücksichtigen muss, wenn ich heute mich mit Syrien auseinandersetze und an Aktivitäten mich beteilige bezüglich Syrien, ist für mich eigentlich der zentrale Punkt, zu fragen, wo ist eigentlich mehr an Offenheit, an Entwicklung auch von demokratischen Strukturen möglich. Und das ist interessanterweise für mich der Punkt, dass heute die syrische Regierung natürlich diejenige Kraft ist in dem Land, die am ehesten für Stabilität und mehr Entwicklung, auch mehr bürgerlicher Freiheitsentwicklung und allem möglichen steht. Auf jeden Fall im Vergleich zu den Terroristen, die da im Lande sind und auch im Vergleich zu den Staaten, die im Umland sind. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt, dass man nicht einfach sagen, wir sind zwar hier gegen den Imperialismus natürlich und tun da, was wir können. Ich persönlich verteidige auch Syrien, aber ich verteidige in Syrien vor allen Dingen den Prozess der Veränderung. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Also will wer jetzt noch was sagen, weil sonst könnte ich kurz darauf antworten. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Kommst du vor, oder? Soll ich darauf antworten, oder willst du vorher was sagen? Okay. Also ich fand es jetzt ganz interessant. Ich meine, ich konnte Lenin jetzt und den Imperialismus, also ich nenne es auch nicht Theorie, es ist eine eindeutige historische Praxis und es ist bewiesen durch die Geschichte des Kapitalismus, dass also der Imperialismus anders Stadien ist als der normale anfängliche Kapitalismus. Aber jetzt nochmal drauf zu kommen, ja, man muss einfach sehen, dass alle Vorgänge auf dieser Welt, alle Dinge eine Entwicklung durchlaufen. Stufen. Marx sagte mal, er ist Materialist, weil er sieht nur in der Welt eigentlich die Materie, auch geistig. Die Grundlage des Geistes ist Materie. Und er sagt, die materielle Produktion des Lebens, ja, ist materiell. Und das heißt, wenn eine gewisse Produktionsstufe nicht erreicht ist, kann ich keine sozialen Einrichtungen schaffen. Ich kann nicht die Menschen ernähren. Ja. Und das heißt also, schaut mal die Staaten auf der Welt an, schaut mal Deutschland an, Österreich, Amerika, alles. Waren die denn vor 200 Jahren schon das, was sie heute waren? Nein, sie haben sie entwickelt. Die moderne Industrie, das Bankenwesen, das hat sich alles entwickelt. Diese Dinge entwickeln sie in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, ganz genauso. Diese Entwicklung läuft von einfachen spätfeudalen Verhältnissen, ja, Großgrundbesitz, Latifundien, auf der ganzen Welt gleich. Man kann keinen Sozialismus, ich sag's anders, man kann keine bürgerliche Demokratie, wie wir sie haben, in einem Agrarland verwirklichen. Das geht materiell nicht. Wer das machen will, soll sich die Geschichte anschauen. Es funktioniert nicht. Ja? Und das ist der Punkt. Syrien ist kein Industrieland. Syrien ist ein sich entwickelndes kapitalistisches Land. Von Imperialismus kann gar nicht die Rede sein. Und diese Sichtweise, wenn man die benutzt, mal die Geschichte und die Entwicklung der Länder anzugucken und auch dann, wie die Regierungen agieren, dann wird meiner Meinung nach vieles klarer. Ja? Und wenn Amerika jetzt oder andere imperialistische Staaten ökonomisch abstürzt, dann hat es was mit den inneren Widersprüchen des Kapitalismus an sich zu tun und mit den Widersprüchen der Imperialisten unter sich. Marx sagte mal, ein großer Kapitalist frisst viele kleine Kapitalisten. Und ein noch grad großer Kapitalist frisst dann den großen Kapitalist. Und so geht es so lange weiter, ja, bis zuerst mal Milliarden von Menschen durch den Fleischwolf der imperialistischen Kriege getrieben wurde. Ich glaube, das ist eine entscheidende Antwort auf die Frage. Okay, danke. Kann ich dazu vielleicht kurz was sagen? Also wir werden auf jeden Fall noch von der ANACOM und der antiimperialistischen Aktion gemeinsam ein Statement zu dieser Veranstaltung vor 2 Tagen rausbringen. Ich möchte jetzt kurz einfach ein paar Fakten nennen, die wichtig sind, um diese Veranstaltung, die ja vor 2 Tagen gelaufen ist, zu verstehen. Es kam hierher ein Referent von Medico International namens Martin Glasenapp. Was ist Medico International? Medico International ist eine klassische NGO, also Non-Government Organization. NGOs nennen sich in der Regel NGOs, weil sie eben ja eine Nichtregierungsorganisation sind, welche aber trotzdem ja der herrschenden Klasse und dem Großkapital verpflichtet sind. Die staatliche Abhängigkeit von Medico International kann man eigentlich sehr einfach herausfinden, indem man sich einfach deren Jahresbericht ansieht. Die Medico International wird mit 5.700.000 Euro im Jahr 2012, muss man jetzt aus dem Jahresbericht zitieren, finanziert durch, und zwar, unseren Staat. Das ist ja ganz interessant zu wissen. Das ist nämlich die Mehrheit dieser Gelder, die an Medico International fließen. So, dann ist die Frage, wenn die Mehrheit der Gelder, die überhaupt diese Organisation hat, aus staatlichen Quellen kommen, wie kann diese Organisation unabhängig sein und wie kann diese Organisation nicht die staatlichen Ideen sozusagen repräsentieren? Da wird es ja doch dann schwer, weil diese Organisation sozusagen ohne die staatlichen Gelder völlig aufgeschmissen ist. Noch interessanter wird die ganze Sache, wenn man sich einfach mal anschaut auf der Medico International Webseite in der FAQ. So heißt es zum Beispiel, ja, wer überprüft die Arbeit von Medico und seinen Partnerorganisationen. Und zwar Zuschussgeber wie zum Beispiel das Auswärtige Amt kontrollieren die ordnungsgemäße Verwendung öffentlich geförderter Projekte. So, das heißt, das Auswärtige Amt von unserem Freund Herrn Westerwelle, unserem Kriegsfreund, der sich regelmäßig mit der syrischen Opposition in Anführungszeichen, das bedeutet der FSA, trifft, kontrolliert, wie die Gelder bei Medico International eingesetzt werden. So, und dann muss man sich doch wirklich fragen, was ist es überhaupt, was da repräsentiert wird auf dieser Veranstaltung? Und ja, da muss man sich dann auch fragen, was bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Martin Glasenapp offen auf dieser Veranstaltung sagt, ja, bei Gesprächen mit Politikern und Leuten aus dem Auswärtigen Amt, die sehen das auch so etc., da ist doch dann schon klar, von wem seine Meinung kommt und wen er da repräsentiert, und zwar das Auswärtige Amt. Und das müssen wir uns ja wirklich mal klar machen. Der repräsentiert die staatlichen Strukturen Deutschlands. Und die staatlichen Strukturen Deutschlands sind die Geldgeber der Terroristen in Syrien. Nicht der Opposition, sondern der Terroristen. Und wen wundert es dann da, wenn Medico zum Beispiel auch Schirmherr von dieser staatlich finanzierten Kampagne, muss man ja dann sagen, Adopt a Revolution ist. Adopt a Revolution ist eine Organisation, die als Hilfsorganisation sozusagen gegründet ist, um die, in Anführungszeichen, syrische Revolution, damit sind nicht gemeint die Oppositionskräfte im Land, sondern damit sind gemeint die FSA-Faschisten, diese Leute zu unterstützen. Die Informationsstelle Militarisierung, mein paar Leute kennen sie vielleicht, gibt es im Internet sehr, sehr gute Artikel von der Informationsstelle Militarisierung, warnt ganz gezielt vor Adopt a Revolution. Ebenso Konstantin Wecker. Konstantin Wecker hat seine Unterschrift gezielt zurückgezogen von seiner Unterstützung für diese korrupte Organisation. Und ebenso die Initiative No War Berlin warnt davor. Aber wieso warnen die davor? Da muss man doch sich vielleicht einfach mal anschauen, was sind es denn für Leute bei Adopt a Revolution und wen unterstützen die? Zu diesen Leuten bei Adopt a Revolution gehören zum Beispiel Farhad Ahmar, Hossan Ibrahim. Wer ist es denn? Farhad Ahmar ist bei den Grünen und tritt offen für den NATO-Angriff in Syrien ein, tritt offen für Waffenlieferungen an die FSA-Rebellen ein und ist zusätzlich auch noch zufällig Mitglied des syrischen Nationalrats, also des SNCs, dieser Organisation, die die Exilregierung, also die Deutschland und die Imperialisten eingesetzt haben, die ganzen Imperialisten eingesetzt haben, als Pseudo-Regierung, die sozusagen nach dem Sturz Assads die Macht an sich greifen soll, obwohl diese natürlich voll keine Macht hat oder sonst was. Das ist ein Exilsyrer, der in Deutschland lebt. Der lebt seit Jahrzehnten hier in Deutschland und, wie gesagt, er ist dafür, dass sein Land bombardiert wird. Wer ist dann noch? Zum Beispiel hätten wir dann diesen Hossan Ibrahim. Hossan Ibrahim ist syrischer Kurde. So, aber was für ein Kurde ist jetzt die Frage. Hossan Ibrahim ruft unter anderem auf, Syrien mit der NATO anzugreifen. Er ist zufällig auch Mitglied im syrischen Nationalrat. Und ja, die Frage ist doch, welche demokratische Legitimation haben diese Leute, dass sie im syrischen Nationalrat sitzen und angeblich die Oppositionsregierung sind, die Menschen in Syrien vertreten? Gar keine. Sie haben keine Legitimation. Es gibt keine Demokratie, die da bestimmt, wer diese Leute sind. Sondern es sind vom Westen gewählt, vom Westen ausgesuchte Leute, die im Sinne des Westens sozusagen später nach dem Sturz der Regierung Politik machen sollen. Dass diese Leute keinen Einfluss in Syrien haben und auch keinen Einfluss haben werden, das ist völlig klar. Wir sehen das gleiche in Libyen heute. In Libyen wurde auch so ein Marionettenregime aufgebaut. Das hat aber faktisch keine Kontrolle über das Land. Über das Land herrschen bewaffnete faschistische Söldnerbanden, die Leute köpfen, die Leute entführen, nur um Kohle zu bekommen. Das sind absolut verrückte Faschisten. So. Und wie gesagt, dieser Hossan Ibrahim sitzt dort im syrischen Nationalrat. Jetzt müsste man ja denken, dieser Hossan Ibrahim unterstützt zum Beispiel die PJD, weil er ja Kurde ist. Nein, natürlich macht er das nicht, sondern er ist wirklich ein radikal bürgerlicher Faschist, der eben die FSA unterstützt und nicht die PJD. Und die FSA kämpft doch gegen die PJD. Die FSA schlachtet Kurden ab. Wer sich mal auf diesem Facebook-Profil von diesem Hossan Ibrahim umschaut, der findet die ganze Zeit, ja, die scheiß PJD etc. auf Arabisch, auf Englisch etc. Ihr könnt das alles im Internet nachlesen über diese Person. Es ist schrecklich, wirklich. Und man muss wirklich sagen, die PJD ist mit 50.000, 60.000 Mitgliedern in Westkurdistan die größte Partei. Sie ist mit ihren 10.000 bis 45.000 Kämpfern die stärkste Partei der Kurden und sie ist der einzige Repräsentant. Und es gibt andere Kräfte, unter denen sich auch kurdische Faschisten, die gibt es nämlich genauso, es gibt überall Faschisten. Diese Kräfte kämpfen gegen die PJD und es ist unsere Pflicht, die PJD zum Beispiel zu unterstützen. Und nicht solche Leute dort offen ihre Propaganda verbreiten zu lassen. Ihre Propaganda, die bedeutet, die NATO muss in Syrien intervenieren, die NATO muss dieses Land vernichten, weil das ist das, was die PJD zum Beispiel am wenigsten will. Die PJD will nicht, dass Syrien angegriffen wird. Die PJD sagt ganz offen, wir stellen uns ganz offen gegen einen Angriff auf Syrien. Wie übrigens die syrische Koalition für Wandel. Das heißt, die komplette syrische Opposition ist gegen einen NATO-Angriff auf Syrien. Das müssen wir uns mal klar machen. Und wir müssen uns klar machen, die einzigen Leute, die für diesen NATO-Angriff auf Syrien sind, sind diese FSA-Faschisten. Und noch eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Was wird unterstützt überhaupt? Das war jetzt, wer sind diese Leute, die Adopt a Revolution machen und was wird unterstützt? Es werden die lokalen Koordinationskomitees, LCCs, unterstützt. Was sind die lokalen Koordinationskomitees in Syrien? Diese lokalen Komitees sind nicht irgendwie, wie man sich das vorstellt, so basisdemokratische Treffen und da treffen sich die Menschen und sie machen Politik etc. Nein, das ist das, was die PJD zum Beispiel versucht in Westkurdistan zu machen. Sondern diese lokalen Koordinationskomitees sind FSA-Leute, die, okay, da sind auch Unbewaffnete mit dabei, aber da sind überwiegend auch Bewaffnete dabei. Und das wirklich Relevante ist hier, von diesen lokalen Koordinationskomitees haben zum Beispiel erst vor kurzem 29 dieser Komitees sich offen dazu bekannt, wir sind Jabhat al-Nusra, wir sind Al-Qaida. Das heißt, diese Komitees, die dort unterstützt werden von Adopt the Revolution, von irgendwelchen pseudo-linken Spinnern, diese Komitees sagen offen, wir sind Al-Qaida und wir sind, wenn man sagt, wir sind Al-Qaida, muss man auch dazu sagen, wir sind die Leute, die in Rojava Kurden abschlachten. Und das ist das, was man wirklich sagen muss, was verheerend ist. Und dass dort Leute auf dieser Veranstaltung sprechen durften, die sagen, man muss Syrien angreifen oder Sie sagen es ja ziemlich subtil, das muss man dazu sagen, das ist vielleicht auch als Linker dann schwierig zu verstehen, wenn er sagt, es ist ja schon fast unterlassene Hilfeleistung, wenn man Syrien nicht angreift. Es ist Schwachsinn. Wir gehen doch nicht darunter und ermorden Leute mit NATO-Bomben. NATO-Bomben haben in Libyen 100.000 Menschen ermordet. Hätten die NATO nicht eingegriffen in Libyen, wäre diese Geschichte innerhalb von ein paar Wochen entschieden gewesen, weil diese Faschisten keine Chance gehabt hätten gegen das libysche Volk. Das libysche Volk war auf der Straße, es war bewaffnet. Und diese Faschisten der NATO haben die Menschen massakriert und es gab keine Chance, den Volkswiderstand in so einer Form zu führen, dass man gegen diese Faschisten eine Chance hatte. Es wurden zum Beispiel, das sind nur kleine Informationen, was zum Beispiel auch in Libyen passiert ist, es wurden dann in Tuarga, eine Stadt in Libyen, die hauptsächlich von Schwarzen bevölkert wurde, 30.000 Menschen, ist eine Geisterstadt heute, wurden alle abgeschlachtet. Auf den Wänden waren dann noch Sprüche, Slogans dieser Brigaden, die da waren, wir sind die Misrata-Brigaden, die Brigaden zur Beseitigung der Schwarzhäutigen etc., das sind Faschisten, das sind wirklich Faschisten. Und das, was sie machen, ist Faschismus. Das bedeutet Ermordung Andersdenkender, anders sozusagen ethnischer. Also das ist wirklich absolut schlimm, was diese Menschen dort machen. Und auch nur mal eine ganz kleine Information, die ich noch hinterher schieben möchte. Diese Leute, die heute in Lampedusa-Flüchtlinge genannt werden, das ist wichtig zu begreifen, sind Menschen, Afrikaner, Schwarzafrikaner teilweise, die in Libyen sehr gut gelebt haben, die dort ein schönes Leben hatten. Und sie mussten flüchten, weil diese faschistischen Rebellen und die NATO diese faschistischen Rebellen durchgebombt hat in Libyen. Und diese Menschen sind heute geflüchtet, mussten übers Mittelmeer flüchten, unter hohen Verlusten und sind jetzt heute zum Beispiel in Hamburg auf der Straße, um dafür zu kämpfen, dass sie sozusagen hier irgendwo eine Bleibe finden, weil ihr Land vernichtet wurde, weil wir, die NATO, in Libyen Faschisten durchgebombt haben, die dort morden. Und das Gleiche wollen sie in Syrien machen. Und das dürfen wir nicht zulassen, weil dann haben wir nicht nur ein paar tausend Flüchtlinge, die hierher kommen, weil sie ansonsten ermordet werden von den Nazis. Dann haben wir ja ganze 19 Millionen oder noch mehr Leute, die hierher kommen und ansonsten ermordet werden von diesen Nazis. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass diese Menschen ermordet werden. Deshalb, ja. Die Kollegin hat dort etwas. Also wenn wir hier beim Referenten-Bashing gerade waren, dann möchte ich auch gerne was sagen zu dem Referenten, der hier vorne sitzt, dem Kompaktmagazin Interviews gibt, das Kompaktmagazin von Frank Elsässer. Frank Elsässer hat jetzt seinen Vortrag zusammen mit Thilo Sarrazin und Eva Herrmann, allen durchaus, würde ich jetzt mal sagen, von seinen Tendenzen her, also von links, wenn wir hier von Linken die ganze Zeit und der deutschen Linken sprechen, dann möchte ich das Kompaktmagazin da mal echt auf die ganz andere Seite einordnen, das ist Rechtspopulismus vom Feinsten. Also da werden wir jetzt mal ganz kurz an dem Referenten-Bashing von der Veranstaltung von vorgestern vorbeigeschrammt. Und ich finde es ganz merkwürdig, was hier für eine Schlussfolgerung ist. Es werden hier Fakten genannt, gegen die, ganz ehrlich, Muslimbruderschaft, bitte, ja, kein Mensch möchte eine Muslimbruderschaft unterstützen. Aber dass hier einem syrischen Volk jegliche Autonomie abgesprochen wird, dass hier geschrieben wird in dem Aufruf von heute Abend, dass es keinen Aufstand gab in Syrien, dass es dort keine Kräfte gibt, die sagen, wir wollen kein Regime mehr, wir wollen nicht ins Gefängnis gesteckt werden für Dinge, dass wir eine andere Meinung haben. Ich möchte bitte das Manifest der 99 aus Damaskus kurz zitieren, den Damaskener Frühling. Es gibt Oppositionelle, die, keine Ahnung, aber die mit einem Regime zu kämpfen haben. Es gibt Menschen, die auf die Straße gehen. Es gibt Aktivisten, die im Ausland leben. Es gibt, weil sie nicht mehr in Syrien leben können, es gibt Menschen, die im Gefängnis sitzen. Und ich finde das eine ganz merkwürdige Kurzschluss- oder ich weiß es nicht, nur zwei Fronten sehende Analyse der Situation, dass es einmal islamistische Rebellen gibt, das sind quasi alle Menschen, die gegen das syrische Regime kämpfen, und dann gibt es ein syrisches Regime. Und deswegen müssen wir uns, wenn wir gegen diese islamistischen Rebellen sind, mit Dr. Assad für den Frieden kämpfen und Dr. Assad unterstützen, wie hier das Transkri neben uns wunderhübsch darstellt, mit seinem Konterfei drauf, also personifizierte Führer, keine Ahnung. Also es ist wirklich, ich finde es erschreckend, wie so eine Querfront hier geschlossen wird. Das ist, ich bin wirklich... Ich werde... Wenn sie fertig ist. Er muss jetzt kurz, auf, er muss jetzt kurz darauf antworten. Ja. Entschuldigung, zu dem, was die Kollegin erst gesagt hatte, ich meine, ich rate Ihnen, das nicht noch einmal zu wiederholen, weil jeder weiß, dass wir das, ich habe einen Vortrag gehalten, der Vortrag ist dokumentiert auf YouTube, manch eine ganze Reihe von Leuten haben das veröffentlicht, was die Herren, einen Volkskoalition schmieden will. Er kennt meine Auffassung seit seinem Vortrag in Leipzig seit 1989, als er von Gott und der Welt hofiert. Das ist absurd. Ich habe die Herrn Kai Humilius aufgefordert, auf seiner Homepage eine Entschuldigung zu veröffentlichen, und zwar anwältlich. Das hat er getan. Ich teile nichts von dem, was Sie gesagt haben, außer ein Punkt, dass dieser Herr Elsässer oder alle, die eine Koalition von Krupp und Krause haben wollen, das sind nicht nur unsere politischen Gegner, das sind unsere politischen Feinde, das ist hier. Aber wichtiger sind drei Sachen, die ich Ihnen einfach als Informationen gebe, weil man sagt, die Muslimbruderschaft, das sind drei Strömungen, Rechten, Rechtsradikalen und Rechtsfaschisten. Aber das sind seit 1961, ihre Hauptquartier ist in Aachen und nicht die Hauptquartier, die BRD-Muslim, sondern die europäischen Hauptquartier unter die, mit völliger Unterstützung der BND. Es ist ein anderer Fakt, als der Angriffskrieg auf Libyen, wen hat die NATO als Oberbefehlshaber der Hauptstadt ernannt? Nicht etwa der Kommandeur von Al-Qaida? Der Kommandeur von Al-Qaida, mir geht es um eine Sache, zu warnen. Es gibt ein Bündnis zwischen der NATO und den Faschisten in der arabischen Welt. Und das ist ein Kriegsbündnis. Mir geht es um diesen, also um dieser Punkt in erster Linie. Diese Gruppe Adopt Revolution, es gibt tatsächlich ein Problem, wenn man seinen Namen einfach, weil ich habe 37 Interviews, wo er sagt, dass er 15 Jahre im Gefängnis in Syrien gefoltert wurde. Man braucht diese Journalisten, die ihn quasi hofiert, brauchen nur seinen Namen in Google einzugeben. Dann findet man auf die Homepage von Reporter ohne Grenze die Klageschrift, das Plädoyer von seinem Anwalt und das Gerichtsurteil, warum er wegen rassistischer Hetze für 9 Monate Gefängnis verurteilt wurde. Er hat den Fehler gemacht, zu sagen, woher er kommt. Seine Tochter, eine großartige, engagierte Anwältin. Bitte, ich biete, wenn jemand interessiert ist, sich mit ihr in Verbindung zu setzen und von ihr hört, wer sind diese Leute, die hier quasi führenden Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte, Entschuldigung, das sind kriminelle Söldner, Punkt. Das sind, und diejenigen, die sich Linke nennen, die den Müll von dieser Adopter Revolution, was er gesagt hat, ist richtig. All diese NGOs treffen sich in eine Koordinationskomitee. Unter der Aufsicht, nicht nur der Außenministerium, da sitzen auch andere Institutionen. Diese Leute vertreten die offizielle strategischen Grundlinien der imperialistischen Politik der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Und wenn man die tatsächliche Hintergrund, nicht Adopt Revolution, das soll der Name FIKRA, das ist eine Organisation, FECRA ist eine Organisation, die vom AIPAC gegründet wurde. Und sie hat nur eine Aufgabe, Syrien zu demokratisieren. Also man kann sie FECRA, F-E-K-R-A geben. Und das ist sehr, also genauer beschrieben, wer hat den Auftrag bekommen, wann FECRA zu gründen und mit welchen. Eine letzte Sache. Es ist wirklich kein Geheimnis, das, was mich total wundert. Ich lese jedes Jahr die Finanzberichte der CIA. Da sind alle Organisationen aufgeführt mit dem Jahresbetrag, die diese Organisationen bekommen. Ich schicke jedem diesen Link. Es ist eine unglaubliche, es ist eine Unverfrorenheit, dass jeder kriminelle Lakai der NATO-Geheimdienste hier für als Demokrat vermarktet wird. Ich möchte vielleicht nochmal, ja. Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen zu diesem Vorwurf. Es ging, glaube ich, ganz speziell darum, dass der Genosse damals irgendwann ein Interview gegeben hat, ein YouTube-Interview für, ich glaube, dieses verschwörungstheoretische Nuovo Visio TV, was, glaube ich, auch zum Kai Homilius Verlag gehört. Man muss dazu sagen, früher war der Kai Homilius Verlag ein linker Verlag, wo sehr viele linke Leute drin waren. Dieser Verlag ist inzwischen heute von rechten Faschisten unterwandert. Das ist auch der Grund, wieso da die ganzen Linken rausgehen und rausgegangen sind. Und man muss nochmal wirklich ganz konkret davor warnen, wirklich, dieses Kompaktmagazin und so weiter, das sind Faschisten, die das machen. Und wenn Leute wie dieser Typ vom Kompaktmagazin in ihren Artikeln schreiben, davon, dass diese NSU-Verbrecherin wie ein Engel ist oder sonst irgendein Scheiß, was sie nämlich schreiben in ihrem Magazin, dann muss man klar sagen, dass es Faschisten sind, die dieses Magazin machen. Und das ist halt diese Geschichte, die dieser Kai Homilius Verlag durchgemacht hat. Und man muss halt auch nochmal klar dazu sagen, dass sich natürlich die Genossen und Said Dudin ist zum Beispiel im Komitee Arabischer Antifaschisten inzwischen von diesem Verlag distanzieren und dass... Der Verlag hat 4 Bücher angekündigt von mehr. Man könne die Frage beantworten, warum kein einziger dort erschienen ist. Jedenfalls, er ist per Anwalt aufgefordert worden, eine Erklärung, und das hat er den Anwalt diese Erklärung zukommen lassen. Wir sind vom Komitee Arabischer Antifaschisten in Europa. Ich wünschte mir, dass die Menschen hier begreifen, welche ungeheure Gefahren diese, egal wie getarnten faschistische Organisationen, auch die Organisationen, die syrische Faschisten unterstützen und hier einfach über Demokratie schwafeln. Ja, ich muss jetzt wirklich zum Zug, aber ich möchte gerne noch auf deine Frage eingehen, weil ich glaube, dass deine Frage eigentlich den Kern des Problems geschildert hat, dargestellt hat und getroffen hat. Ich finde das total wichtig und das erklärt eigentlich vieles von den Problemen, die mir zum Beispiel begegnen, wenn ich mit anderen Linken über das Frage Syrien diskutiere. Reicht es, wenn man sagt, ich bin gegen den Imperialismus und der Imperialismus kämpft gegen Syrien, heißt es, dass ich deshalb für die Regierung sein muss? Das ist eine total wichtige Frage. Für mich ist die Frage insofern einfacher, weil ich zu den Schmuddelkindern gehöre, die schon immer mehr eigentlich nicht so gegen Assad waren, sondern ich kenne das Land, ich war da mehrmals, ich kenne Leute aus dem Land und hat von daher vielleicht eine andere Sicht auf die ganzen Bezüge in dem Land gehabt. Aber es ist wirklich die Frage, reicht es, wenn wir sagen, das Land wird vom Imperialismus angegriffen, und daran gibt es für mich nicht den mindesten Zweifel. Und auch wenn du recht hast, dass es am Anfang im Frühjahr 2011 Demonstrationen gegen die Regierung gegeben hat, selbstverständlich hat es Demonstrationen gegen die Regierung gegeben. Und selbstverständlich waren diese Demonstrationen berechtigt. Und um das nochmal zu sagen, wer hat das unter anderem gesagt? Ich meine, auch Assad hat gesagt, natürlich haben die Leute recht gehabt, dass sie auf die Straße gegangen sind, weil sie Forderungen hatten und die Forderungen zu Recht hatten. Ja, und wenn es selbst Assad das sagt, ich meine, ich hätte es auch ohne ihn gesagt, aber das zeigt ungefähr, dass es eben nicht damals, dass diese Proteste, und es waren meiner Meinung nach Proteste, ich stimme da überhaupt nicht zu, wenn es heißt, es waren da keine Massen. Natürlich waren in Hama sehr viele Menschen auf der Straße. Und kann man wieder sagen, nicht jede Demonstration ist auch gut. Ich meine, es kommt ja immer auch die Frage, wer geht aus welchen Gründen auf welche Demonstration, wer organisiert. Man muss da viel, wenn man Syrien diskutiert, muss man, glaube ich, vieles reflektieren. Das heißt, dass diese Schwarz-Weiß-Malerei bringt uns da nicht weiter. Was für mich der Kern des Problems des Ganzen ist, ich habe das vorhin schon mal angesprochen und bevor ich jetzt da Bahn rennen muss, möchte ich es schon noch mal wiederholen. Die Frage ist, wie kann es möglich sein, das Land wenn man davon ausgeht, dass irgendwann diese bewaffneten Angriffe da gestoppt sind, wie kann man dazu kommen, das Land zu verbessern, das im Interesse der Menschen, also nicht nur, dass die Regierung sagt, sondern dass die Bevölkerung auch ihre Interessen vertreten kann. Wie kann das möglich sein? Und für mich ist es, seit ich das erste Mal in Syrien war, es führt da keinen Weg daran vorbei. Man muss die Kräfte innerhalb der Regierung unterstützen, die dazu bereit sind. Ich meine, man muss zwischen den oppositionellen Parteien und der Regierung einen Dialog führen und man muss daraus etwas Besseres entwickeln. Einen anderen Weg gibt es nicht. Aber ich glaube, das habt ihr vorhin auch so geschildert. Also insofern sehe ich das Problem, die Differenz gar nicht so wirklich. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass das Land in einen besseren, also abgesehen von dem Krieg natürlich, in einen besseren Zustand geführt werden muss. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass die politische Opposition ihren Beitrag dazu leisten muss und dass auch die Regierung ihren Beitrag dazu leisten wird. Und manche sind dann mehr für Assad, also ich persönlich auch so ein bisschen, und manche sind jetzt nicht für Assad, aber das daran aufzuhängen, finde ich unbefriedigend. Und jetzt, ich habe hier einen sehr interessanten Abend gehabt, aber ich muss jetzt wirklich zum Zug rennen. Also, danke. Danke. Ja, ja, bitte. Ja. Ich möchte auch zu der Frage auch dazu beitragen. Ich bin Syrer, ja, und die Lage ist ungefähr so. Ne? Es gibt ein deutsches Sprichwort, von der Traufe zum Regen oder was Ähnliches. Ne? Viele, wie bitte? Vom Regen in die Traufe. Genau. Und viele Syrer stehen vor dieser Frage. Die Regierung ist eine repressive Regierung, die Scheiße auf Deutsch. Aber die Revolutionäre sind noch beschissener als die. Und es gab eine Umfrage von einem Institut, der von den Kataris sogar geführt wurde. Da waren am Anfang der Rebellion 52% für Assad aus diesem Grund. Jetzt schätzt man sie auf 70%, nämlich wir haben Christen. Syrien ist ein viel Völkerstaat, viel Religionsstaat, ne? Sehr vielfarbig. Und alle sind bedroht jetzt von diesen verrückten, mittelalterlichen, religiösen Fanatikern, dass die vor der Frage stehen, die Scheiße des syrischen Geheimdienstes, ne? Oder die Scheiße mit diesen abköpfenden Bastarden. Das ist wirklich die Frage. Es gibt den Wunsch zur Veränderung, aber nach dem, was Sie gesehen haben an Kirchenzerstörung, an Morden, an Vergewaltigungen, an Sex-Dschihad, irre Sachen, ne, was da vor sich geht, sind die meisten dafür jetzt, dass diese Scheißregierung noch an der Macht bleibt, als lieber als die. Und was den Linken wirklich anbetrifft, ist die Frage auch, dass diese westlichen Imperialisten in keinster Weise für Demokratie sind. Ne? Das ist die Frage. Natürlich gibt es den Wunsch für Veränderung in Syrien. Also ich gehe mal jetzt darauf ein, auf deinen Einspruch auch, geringeres Übel. Die Geschichte kennt tausend geringere Übel und die Menschheit lebt zu Millionen lieber in geringeres Übel als in ein Übel wie in Syrien, wo nichts mehr zum Leben überbleibt, wo kein Platz mehr ist, weder für Klassenkampf, ja, noch für Kampf gegen irgendwelche Faschisten, weil Leute so wie du und ich da keinen Tag überleben. Schau nach Libyen. Red mit Leuten, die in Libyen waren. Oder lies in den Zeitungen oder Internet, was in Libyen abgeht. Der Ausgangspunkt, ja, für Linke, für fortschrittliche Leute, für bürgerliche Demokraten, ist in einem System, in dem Assad und seine Leute an der Macht sind, 10.000-mal besser als unter Islamfaschisten, die gegen jeden anderen, weder religiös noch politisch, gewerkschaftlich orientiert, den Kopf abschneiden. Mit dem Küchenmesser, wie du eher schön in alle möglichen YouTube-Videos dir anschauen kannst. Ja? Was mich wirklich total fasziniert, ist eins, dass die sogenannten Linken, die jetzt das Maul aufreißen gegen das syrische System, das eigentlich im Verhältnis zu allen anderen Staaten, die rundherum sind, ja, weitaus besser und sozialer ist, ja, da reißen sie das Maul auf und von einem deutschen, kleinbürgerlichen, verpopelten Leben her aus erlauben sie sich, ja, zu sagen, das und das und das und das und das ist nicht richtig. Die syrische Bevölkerung fragen sie nicht und sie glauben ja sowieso nichts, ja, was die syrische Bevölkerung sagt und will. Ja, aber Staaten wie Saudi-Arabien, Katar oder Bahrain, ja, wo wir wissen aus der bürgerlichen Presse, ja, was da für Zustände herrschen, ja, was für Zustände sich Frauen bewegen müssen in der Öffentlichkeit. Ja, also es sind nur einfachste Beispiele. Ich rede jetzt nicht von dieser Brachialunterdrückung, ja, Saudi-Arabiens, der Opposition in Katar. Ja, da kein Schwein der Linken, ja, außer wir, so ist es einfach, hat da sich zu verhalten, keine Adobe Revolution, ja, keine interventionistische Linke, ich sag's ganz deutlich, ja, die faschistoiden, wirklich gefährlichen Staaten, ja, die Al-Qaida mit allem unterstützt, was es gibt, ist Saudi-Arabien, Katar und mehrere Arabische Emirate. Und dort herrschen Verhältnisse wie im Mittelalter. Aber das ist nicht Zielscheibe der sogenannten glorreichen Linken hier in Deutschland. Nein, ein Land, das physisch und psychisch um ihr Überleben kämpft. Ja, weil eins ist sicher, und das siehst du heute schon in genügend Fernsehbilder im ARD. Ja, da steht kein Stein auf den anderen mehr. Das ist fast Steinzeit in manchen Gebieten. Was glaubst du denn, dass du in diesen Gebieten irgendwelche selbstverwalteten Strukturen aufbaust, wo sie dir vorher am Kopf abschneiden und wo nichts mehr da ist? Die Realität auf dieser Welt lebt leider mit kleinen Übeln. Sonst wäre Stalingrad vollkommen umsonst gewesen. Vollkommen umsonst. Weißt du, dass damals die halbe Welt, ja, für Stalingrad gebetet hat. Für Stalin gebetet hat. Der Bischof von Canterbury in London hat ein Hochamt ausgerufen, ja, wo 10.000 Menschen kamen, die gingen nicht in die Bibel. Der hat für Stalin gebetet, dass dieser Krieg von den Russen gewonnen wird, obwohl jeder auf dieser Welt wusste, dass da auch keine schönen Verhältnisse waren. Nur, es war das kleinere Übel zu einem Faschismus, der die Slawen alle versklavt und zum großen Teil umgebracht hätte, ja, und die Welt in einen weiteren Weltbrand wahrscheinlich total vernichtet hätte. Und das ist die Antwort auf dein kleineres Übel. Das kannst du in der Politik anwenden, aber nicht in der Weltgeschichte. Ich möchte einfach nur kurz sagen, ich möchte nur kurz antworten, dass wir uns nicht mit Merkel solidarisieren. Danke. Ich möchte einfach kurz sagen, wir wissen doch selbst die NATO sagt, dass 70% der Syrer für Assad sind. Es tut mir leid, aber wenn ich sage zum Beispiel und ich sage ganz ehrlich, ich unterstütze das syrische Volk und ich unterstütze den syrischen Volkswillen und das sagt genauso die syrische kommunistische Partei mit über 200.000 Mitgliedern, so, dann ist es doch logisch zu sagen, dass diese 70%, die da für Assad sind, dass man die unterstützen muss. Wo ist denn das Problem dabei? Ich verstehe es bis jetzt nicht. Also, nach deinen Vorstellungen, ja, hätten wir in der Geschichte weder die Rote Armee, ja, noch den Viet Cong, ja, noch die FSLA in Nicaragua unterstützen sollen. Ja? Ach so, nur Assad nicht, das ist die Antwort, das ist doch lächerlich, verstehst du den nicht? Geh bitte nach Saudi-Arabien und richte dich da, ja, gegen die ganzen Erbprinzen, ja, dieses tieffeudale Land, das noch nicht einmal richtig im Frühkapitalismus ankommt. Nein, da aber der Assad, der im Abwehrkampf ist, mit seinen Leuten und seien es Bürgerleuten und sei es ein repressives System, ja, das bei weitem nicht so repressiv ist wie Saudi-Arabien, Katar, dagegen seid, aber alles andere in der Welt interessiert euch einen Scheiß. Das ist doch so konterrevolutionär, was ihr macht, das kann man ja gar nicht aussprechen. Ich möchte auch nochmal kurz sagen, das Witzige, was man hier wirklich sieht, ist, dass sich sozusagen an Assad diese ganze Wut entlädt, die ja durch die bürgerliche Presse hier aufgebaut wird. So, das heißt, Assad wird als diabolische sonst was Teufelsfigur hingestellt und das ist auch der Grund, wieso wir dieses Transpi gemacht haben übrigens, weil es halt eben nicht so ist, wie die bürgerliche Presse es hinstellt, dass Assad der große Teufel in der Welt ist, sondern da können wir vielleicht über Leute reden, wie die Leute von der NATO oder so, aber sicher nicht Assad. Assad ist ein nationaler Bourgeois, der als Patriot bereit ist, für sein Land zu sterben und das zu machen. So, und dafür muss man ihn anerkennen, nicht für mehr oder weniger. So. Du möchtest noch was sagen? Kommst du vor oder willst du denn? Nee, ich habe eine Frage zu eurem Flyer. Also erstens möchte ich dazu sagen, dass dieses Foto mit dieser Fahne entstanden ist auf einer Demonstration in Frankfurt, wo unter anderem Genossen dabei waren, die flüchten mussten vor dem Regime im Iran etc., die bei der Tude waren etc. So, das heißt, da waren Genossen dabei. Zweitens möchte ich dazu sagen, dass das eine Frau war, die aus dem Iran war, die diese Fahne gehalten hat und bei dieser Demonstration dabei war. Ich bin nicht bereit, und zwar, das möchte ich hier offen sagen, auf einer Demonstration dieser Frau zu sagen, dass sie diese Fahne runternehmen soll. Und da gibt es mehrere Gründe, wieso, da komme ich gleich dazu. Ich bin nicht bereit, diese Fahne zu zensieren oder dieser Frau zu sagen, dass sie runternehmen muss, weil das ist meiner Meinung nach falsch und das ist undemokratisch und so weit sollten wir nicht gehen. Wir sollten mit den Leuten reden, sie darüber aufklären, was die Verfehlungen des iranischen Regimes sind und was in der Vergangenheit gemacht wurde. Aber wir sollten auch darüber reden, und zwar darüber reden, was derzeit das iranische Regime für die Region, für die arabische Welt an Positives mit sich bringt. Und darüber sollten wir wirklich diskutieren. Und da lade ich dich auch gerne ein, da können wir mal wirklich länger drüber diskutieren. Aber wir müssen uns der Tatsache klar machen, dass der Iran derzeit eine absolut progressive Kraft im Nahen Osten darstellt und Genossen unterstützt, zum Beispiel die PFLP etc. Und auch die Hezbollah, die durchaus eine Kraft darstellt, die progressiv ist. Und das müssen wir wirklich uns klar machen. Und das ist auch zum Beispiel iranischen Genossen durchaus klar. Und darüber sollten wir einfach mal sprechen. Aschkan kann gerne zu mir kommen und wir können darüber diskutieren, was am iranischen Regime derzeit gut ist und was progressiv ist und was daran schlecht ist. Da lade ich ihn gerne zu ein. Ich meine, das ist wirklich typisch für die Herrenmenschenmentalität. Es interessiert nicht. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Und wir werden sehen, was das syrische Volk zu sagen hat. Aber diese Mischung von Rassismus und Herrenmenschenmentalität hier, die einfach sich über die Köpfe der absoluten Mehrheit der Bevölkerung Syrien, ich bin gegen 23 arabische Regierungen, aber ich marschiere nicht mit der NATO und Al-Qaida-Faschisten gegen das Syrische, gegen Syrien. Dann möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr heute auch, ihr seid ja die Letzten, die noch hier sind, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr, ich meine, muss man auch mal wirklich sagen, ein großes Lob an alle irgendwie, dass wir hier durchaus eine Diskussion geführt haben und eben nicht nur eine Podiumsdiskussion, wo ein paar Leute irgendwas vorbeten, sondern dass wir wirklich alle zusammen diskutiert haben, dass wir wichtige Themen auch angesprochen haben und ja, danke euch allen, dass ihr hier wart.